Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 102 und wir nehmen heute am Sonntag, den 11. Februar 2024 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und am anderen Ende der Leitung sitzt die heimliche Siegerin des Sanremo-Festivals, Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha, wie kannst du denn so frisch klingen, obwohl du Sanremo gefinisht hast? Du, ich bin da sehr effizient vorgegangen diese Woche. Ich habe immer mal so ein bisschen Sanremo geguckt, so bis um 10, halb elf, elf. Und weil ja die Reihenfolgen der Songs ja jeden Tag irgendwie anders ist, habe ich so erstmal schon mal ganz gut was mitgekriegt, bei Spotify auch schon mal die Songs angehört und deswegen bin ich dann eigentlich am Samstag beim Finale ganz gut durchgekommen. Also der tote Punkt war ungefähr so um halb eins irgendwie überwunden. Und dann hätte es auch noch gerne bis heute Morgen irgendwie, also im Grunde bis kurz vor dieser Aufnahme und dann weiter reingestiegen. Ja, also ich habe irgendwie von Sanremo sogar geträumt, fällt mir gerade ein. Doch, ich glaube, irgendwas war da, genau. Das heißt, es ging auch die ganze Nacht für dich? Ja, es ging praktisch die ganze Nacht, genau. Ja, irgendwie doch, ich kann es dir jetzt nicht mehr erzählen, aber da kannst du mal sehen, man beschäftigt sich sogar auch damit. Also ich habe schon öfter mal so auch über ein ESC oder so mal geträumt irgendwie. Da war der noch so 3 Monate hin und irgendwie im Traum war ich dann da schon vor Ort. Irgendwie, also das ist schon irgendwie, ja, ist wahrscheinlich so die Vorfreude irgendwie. Aber das ist ja irgendwie auch ganz, ganz, ganz nett. Ja, aber du hörst dich ja auch frisch an, ne? Also so wie ich dich da jetzt gerade so raushöre. Du, ja, ach, da kann ich Bäume ausreißen. Ja, bestimmt. Da ist viel gemacht in meiner Stimme da. Ihr seht mich ja nicht, wie ich wie ein nasser Sack hier sitze vor dem Mikro. Aber da kann man viel überspielen an so einem Sonntagmorgen. Ja, das macht die KI, ne? Das ist dann das richtig, so, richtig. Hey. In Wirklichkeit bin ich auch so, oh, ich bin so müde, aber die KI macht jetzt irgendwie, hey Leute, ich bin hier wieder am Start. Genau, es ist ja diese Radiomoderatoren, die um 6 Uhr morgens einem schon erzählen, wie geil der Tag wird. Ja, genau. Das ist so, diesen Spirit tragen ja alle in sich, die irgendwann mal in ein Mikro sprechen. Deswegen, genau. Holen wir jetzt aus uns raus einfach. ESC Green Room, die Morning Show. Oh Gott, das kann unmöglich in meinem Vertrag stehen. Das machen wir in der nächsten Saison irgendwie. 24 Stunden ESC Green Room. So als der längste Podcast der Welt oder so. Kann man ja vielleicht mal gucken. Ja, müssen wir mal gucken bei der nächsten Vertragsverhandlung, ob ich das durchkriege. Mal gucken. Da muss ich mein Management nochmal briefen, dass da nichts passiert. Ja, wir sind ja jetzt irgendwie auch schon, ist ja jetzt gerade mal eine Woche her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich war jetzt nicht wieder bei irgendeinem Konzert von dem ehemaligen ESC-Teilnehmer. Wie sieht's bei dir aus? Wann soll man das denn noch unterbringen, um Gottes Willen? Nee, wir können später noch drüber reden, dass ich ein paar Interviews geführt habe, die man auch lesen kann. Aber okay. Ich glaube, da haben wir eine passendere Stelle. Ich habe noch eine Rückmeldung von mir selber zur letzten Folge. Ich habe an einer Stelle, glaube ich, nicht reagiert, an der ich, als ich nochmal drüber überlegt habe, aber doch hätte reagieren müssen. Warum zur Hölle hast du eine Klassenfahrt nach Luxemburg gemacht? Wie geil ist das? Weil ich habe immer nur so Scheiß-Klassenfahrten gemacht. Ich musste immer irgendwie so, nichts gegen den Edersee persönlich, aber ich musste auf dem Edersee segeln, während Fußball-WM war und man keinen Empfang auf diesem scheiß Edersee hatte. Nichts gegen den Edersee, sorry. Aber so ein Mist muss ich meinen. Ich musste irgendwo auf Jüst, auf der Nordseeinsel rumlaufen, wo man ja überhaupt nur laufen kann und die Jugendherberge war irgendwie auf der anderen Seite der Insel und ach, es war alles so furchtbar und du fährst einfach mal nach Luxemburg auf Klassenfahrt? Ist doch geil. Ja, das war aber nur ein Tag. Also ich weiß, wir waren da, ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen, das war irgendwo bei Trier, haben wir eine Klassenfahrt gemacht. Das war über mehrere Tage in so einer Bungalow-Anlage. Hatten wir irgendwie, ich glaube, immer so zu 6, zu 8 irgendwie. Jetzt klingt es schon nicht mehr so geil. Ja, nee, also eigentlich war es schon ganz geil. Und wir haben da so eine Klassenfahrt. Wir waren dann in Bernkastel-Kues, kann ich mich erinnern. Da waren wir noch bei so einem, auch bei so einem Weingut. Und ich muss sagen, doch, das war eine sehr schöne Klassenfahrt, weil ich ja die Landschaft eigentlich so mit diesen ganzen Weinbergen und so weiter eigentlich sehr schön in Erinnerung hatte. Und da sind wir mal einen Tag nach Luxemburg gefahren. Da sind wir irgendwie in den Bus gestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir den Bus, nee, der war nicht dauerhaft, den haben wir da irgendwie gechartert für den Tag. Und sind dann nach Luxemburg und wir hatten auch einige Stunden auch Freizeit. Also wir konnten da irgendwie auch dann, weiß ich, ich kann mich noch irgendwie an die, mehr oder weniger an die City irgendwie auch erinnern und so. Aber nee, aber Luxemburg hat mir auch sehr gut gefallen. Müsste ich eigentlich auch nochmal, ja gut, vielleicht nächstes Jahr zum Vorentscheid. Mal gucken, das ist ja, wenn die sich nicht endgültig in die Haare kriegen irgendwie und keiner weiß, wie das Ding bezahlt wird oder na, wir werden mal gucken irgendwie. Aber das ist ja, guck, da hast du gar nicht journalistisch nachgehakt. Das ist ja. Nee, da habe ich erst im Nachhinein wirklich gezuckt, weil einfach das habe ich noch nie gehört, weil es ist so, wenn Leute erzählen, ich war da und da und da auf Klassenfahrt und ich habe immer nur so Scheißziele als Klassenfahrt gehabt und ich glaube, bis auf eins, das war dann irgendwie auch eine Studienfahrt nach Frankreich oder so, war unsere Schule auch so, eine Staatsgrenze, da halten wir uns mal fern davon, immer nur irgendwo in Deutschland oder irgendwelche Scheißecken gewesen. Deswegen, aber eigentlich, das habe ich noch nie gehört, das finde ich aber geil. Ja, bei mir war es aber auch so, Hörnum auf Sylt, das ja, habe ich so auch scheiß, sehr, sehr schlimm in Erinnerung, in diesem sogenannten Fünf-Städte-Heim, da sind hier unter anderem irgendwie Pinneberg, also das ist ja irgendwie so eine hier aus dem Kreis Pinneberg, so eine Vereinigung irgendwie, fünf Städte, die sozusagen dieses Heim, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch so in der Form gibt. Und ich kann mich noch erinnern, da hat uns dann so der Leiter irgendwie mit so einem Megafon dann beim Anfahrtstag irgendwie so etwas erhöht und man hatte so irgendwie so das Gefühl, oh, jetzt kommen wir hier irgendwie in den Knast irgendwie und dann so mit so Sprüchen, weil dann natürlich Leute Quatsch machen, so ja, dich merke ich mir und so. Also und das Essen war auch ganz furchtbar. Also und dann wird ja immer so gesagt, ja, du bist so verwöhnt von zu Hause und so weiter. Und was ganz schön war, wir waren mal irgendwie auf Klassenfahrt auf Amrum. Da war das war eigentlich schon ganz schön. Essen war auch gut und ja, gut, man wandert da ja halt viel, ne? Also es ist halt auf Sylt auch so Wanderung um die Südspitze und hinterher hast du dann irgendwie Knöchelschaden irgendwie, weil du dann andauernd durch den Sand da laufen musst und so und also das ist also ja. Aber der Schaden wird nicht anerkannt. Nee, der Schaden hatte ich sogar. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das auf Amrum oder so? Da hatte ich richtig Probleme. Ich konnte nicht mehr richtig auftreten. Ja, aber weil sie dann keine Aufsicht hatten, nö, du musst trotzdem mitkommen. Das waren die 80er. Also das ist halt so irgendwie, ja, mach du mal. Geil, wir haben dieselbe Geschichte. Das waren nämlich nicht nur die 80er. Das waren auch, es waren 99. Auf Just irgendwie, da waren wir nämlich erst in so einem Schwimmbad. Oh Gott, wir erzählen hier traumatische Sachen, wir wollten eigentlich über ESC reden, machen wir gleich, sorry. Da waren wir in so einem Schwimmbad, so ein Salzwasserbad. Das ist ja eigentlich ganz geil und ich war auch zu dem Zeitpunkt so, hey, Schwimmbad, cool. Und aber Salzwasser und da drin rumtoben, hat mir leider die Augen entzündet. Das kann passieren, ja, ist halt super. Scheiße. Und dann haben die gesagt, ja, nachmittags machen wir eine Fahrradtour. Und ich halt so mit zugeschwollenen Augen so, ja, ich seh aber keinen halben Meter nach vorne, ne. Du musst trotzdem mit, So, dann bin ich halt mit zugeschwollenen Augen Fahrrad gefahren und hatte Glück, wenn ich irgendwie den Vordermann noch gesehen habe und mich an den dran gehängt und so. Und das ist, auch deswegen habe ich Klassenfahrten gehasst, weil das immer, wie du gesagt hast, so, ey, du musst aber, wir sind hier unterwegs und so. Und deswegen die schönen Klassenfahrten, die wir heutzutage machen, sind die zum ESC. Ja, das stimmt. Das ist allerdings wahr. Und es ist ja auch tatsächlich wie so eine Klassenfahrt, Klassentreffen, wo man dann auch viele nette Bekannte wieder trifft, die man auch lange nicht gesehen hat und so. Es ist so vielfältig irgendwie. Und deswegen machen wir ja auch einen Podcast dazu. Ist das nicht eine geile Überleitung? Ja, ich habe mich auch sehr bemüht, weil wir jetzt so negativ eingestiegen sind. Mist. Sorry, wir haben noch eine andere Rückmeldung bekommen, fällt mir gerade ein. Mhm. Das war, glaube ich, zu den Jurys, ne? Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber dass die Jurys, die wir ja ein bisschen, haben wir die beschimpft, haben wir sie benannt, ne? Dass die ja gar nicht aus Musikexperten nur bestehen, sondern teilweise auch aus Fans. Gibt's, glaube ich, auch, weil ich ja gesagt hatte, so, warum wählen die irgendwie den Bananenmann aus Malta und den Roboter aus Norwegen, so, was ist das für professionelle Musikleute? Ist eigentlich nochmal ein eigenes Thema, ich habe da gar nicht weiter drüber nachgedacht, als ich das so gesagt habe, aber ja, manchmal sind da auch irgendwelche Eurovision-Fanseiten oder so in diesen Jurys, wo man sich auch fragt, was die da machen erstmal. Und dann, da frage ich mich noch mehr, warum hat auf einmal deren Votum mehr Gewicht? Also so, ich kann das noch teilweise verstehen, wenn es halt im großen ESC heißt, ja, wir machen hier so die professionelle Seite, dass wir so ein bisschen, ja, das klingt auch doof, aber so dieses Qualitätssicherung, das war ja immer so dieser Ansatz. Das hast du dann ja nicht mehr, da gewichtest du nur irgendwen mehr. Also es ist, ja, das danke nochmal für den Hinweis, aber das macht es eigentlich noch komplizierter und noch durcheinanderer. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt so tief einsteigen müssen, aber es war nochmal ein spannender Gedanke. Und im Moment will ich gar nicht weiter drüber nachdenken, weil das wieder mit Jurys und Publikum, das kann ja gleich wieder den nächsten Abfuck geben beim nächsten ESC. Dann können wir uns da nochmal gesondert unterhalten. Das stimmt, genau. Ja, also schon mal nochmal zur Einordnung für all die, die jetzt heute zum ersten Mal wieder einschalten. Wir machen hier einen Podcast rund um den Eurovision Song Contest. Der findet in diesem Jahr 2024 am 7. und 9. Mai mit den zwei Semis und am 11. Mai, das findet das Finale in Malmö in Schweden statt, weil ja für Schweden Loreen mit dem Song Tattoo gewonnen hat. Und da alle drei Veranstaltungen finden in der gleichnamigen Malmö Arena statt. Und in der letzten Woche gab es tatsächlich eine Nachricht, die ja eigentlich fast ein Selbstgänger ist, würde ich fast sagen. Denn die beiden Hosts sind bekannt gegeben worden für den ESC 2024. Naja, und wenn der ESC in Schweden stattfindet, wer macht es? Natürlich Petra Mierde, die das Ganze ja schon bereits 2013 auch schon mal in Malmö und 2016 in Stockholm, dann aber mit Måns Zelmerlöw zusammen moderiert hat. Sie macht es dieses Mal auch nicht alleine. Sie wird dann noch von der Schauspielerin Malin Åkerman vertreten oder nicht vertreten, sondern wird ihr als weitere Host zur Seite gestellt. Sie ist Schauspielerin, ist in Stockholm geboren, in Kanada aufgewachsen, hat sich in Hollywood auch einen Namen gemacht. Und die beiden, also ich weiß, du machst das Wort nicht, aber volle Frauenpower irgendwie, finde ich immer angenehmer als ich weiß, es war in Kiew, glaube ich, wo lauter Männer auf der Bühne stehen. Ich finde es immer ein bisschen angenehmer. Und zwei Leute finde ich auch als Host, als Anzahl total in Ordnung. Und wir können Petra Mierde dann auch wieder schön in Malmö abfeiern. Hast dich auch gefreut über diese Nachricht? Ja, natürlich. Ich meine, das ist, man denkt zwar manchmal so, ja, ihr habt jetzt so oft den ESC, bringt doch mal ein bisschen Abwechslung rein und so, da kann man ja mal den nehmen, aber es ist, in dem Fall ist es genau andersrum. Da würde man sagen, ey, was ist denn mit euch, wenn ihr Petra nicht nehmt? Das ist, das muss sein und es wird bestimmt auch wieder gut. Also da freue ich mich schon drauf. Ja, weil ich finde, Petra Mierde macht das auch tatsächlich so unaufgeregt, ne? Also lustig, aber auch unaufgeregt und nicht aufgesetzt. Und ich kann mich noch dran erinnern, bei dem, als der ESC 2016, als sie den moderierte, irgendwie hat sie gesagt, ja, ich lag jetzt irgendwie 3 Jahre auf der Couch und habe mir den ESC immer vorm Fernseher angeguckt und jetzt bin ich wieder hier und so. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt hat es dann 8 Jahre gedauert. Aber super, also ist halt dann auch so. Dieses Love, Love, Peace, Peace mit Måns Zelmerlöw von 2016 ist ja auch bis heute ikonisch und also ganz groß muss man wirklich abfeiern. Da kann man sich schon freuen und Malin Åkerman mit Sicherheit auch. Das werden zwei Profis auf der Bühne sein, die das Ganze irgendwie hervorragend moderieren werden. Also das hat schon mal uns sehr, sehr gefreut. Genau, die Latte liegt halt extrem hoch mit Love, Love, Peace, Peace. Ne? Für dass sie jetzt wieder so einen eigenen, eigenen Intervall-Act da machen. Mal sehen, was da kommt. Also das ist eigentlich schon fast nicht mehr zu toppen. Aber ich hoffe, da kommt trotzdem wieder was Geiles. Diese Kunstfigur Linda Woodruff, die wird wohl wahrscheinlich nicht wieder auftauchen beim ESC. So habe ich das jetzt in den letzten Tagen verstanden, als ich das irgendwo gelesen habe. Also da wird es wohl wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber das fand ich auch 2016 schon so ein bisschen so, ist jetzt so wie 2013. Da haben wir es auch ein bisschen auch stärker abgefeiert als dann 2016. Aber da denke ich mal, die Schweden machen ja schon immer gerne so auch so Comedy-Einlagen. Das kennen wir ja irgendwie auch schon vom Mello. Können wir ja jetzt im Moment aktuell auch in den Vorrunden irgendwie schon sehen. Also da werden sie sich bestimmt auch tatsächlich was überlegen. Ja, aber jetzt haben wir natürlich einen ganz großen Schwerpunkt, der uns natürlich sehr, sehr interessiert. Die Live-Show, also für die Auswahl der Wildcard für den Vorentscheid, hat stattgefunden am Donnerstag, den 8.2. Im NDR-Fernsehen und in der ARD-Mediathek wurde sozusagen der 9. Platz für den deutschen Vorentscheid festgelegt. Conchita Wurst, Ray Garvey haben ja unter 15 teilnehmenden 4 Kandidaten ausgesucht für diese Live-Show. Die Sendung wurde von Laura Karasek moderiert und live übertragen aus dem Festsaal in Berlin-Kreuzberg. Da gibt es jetzt noch eine traurige Nachricht. Es waren ja eigentlich 4 und die 4., die 26-jährige Bibiane aus Berlin, ist leider ausgefallen aus Krankheitsgründen. Sie musste sogar, glaube ich, wohl irgendwie operiert werden. Und es konnte wohl dieser Song nicht auch mit in den Wettbewerb, weil wahrscheinlich war nicht absehbar, ob sie dann die Woche drauf beim deutschen Vorentscheid wahrscheinlich wieder fit ist. Und insofern sind dann Anne, Florian und Luca übergeblieben. Vielleicht stoppen wir erstmal ganz kurz und gucken uns mal an, wie hat dir denn die Sendung gefallen? Die ging ja nur 3/4 Stunde oder so. Ja, ich glaube, sie ging am Ende ein bisschen länger, als sie angesetzt war. Wir waren da doch irgendwie bei einer Stunde und der Zürich-Krimi musste nach hinten verschoben werden. Ja, genau. Deswegen, vielleicht hätte man sich da vorher das ein bisschen besser durchplanen können, weil wenn du eigentlich von 4 ausgehst, dann nur 3 drin hast und trotzdem überziehst, ist ja irgendwas durcheinander gegangen. Und dann hätte man sich so ein bisschen von dem Drumherum sparen müssen, von diesem hier nochmal Gelaber, da nochmal Gelaber und nochmal eine Jury, die auch nochmal erzählt, wie sie es fand und so weiter. Dann hätte man es ein bisschen konzentrieren müssen. Deswegen war es eigentlich mir schon fast wieder zu lang oder zu viel drumherum. Weil klar, natürlich musst du die Kandidaten musst du vorstellen, weil Leute, die das im Fernsehen oder live sehen, die haben nicht zwingend diese Mediathek-Show dann gesehen. Dass man das irgendwie machen muss, klar. Diese Hinführung und was Conchita und Ray da machen, auch dieses Dreier-Jury-Experten-Team, die dann auch nochmal was zu den Auftritten sagen, das hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Da hätte man, glaube ich, gut was einsparen können. Und ansonsten war es eigentlich so eine niedliche Show, die der Sache angemessen war. Also es war ja jetzt eben noch nicht der deutsche Vorentscheid, sondern es war einfach das 9. Ticket für den deutschen Vorentscheid. Und so sah es dann auch aus. Von daher fand ich das soweit erstmal in Ordnung vom Rahmen her. Ja, also wobei ich fand tatsächlich, ich fand es manchmal ein bisschen übertrieben, ne? Also es war so, ich finde es total in Ordnung, wenn man mit den Künstlern auch respektvoll umgeht und nicht so nach Dieter Bohlen, oh, du hast ja irgendwie gar kein Talent und so weiter. Aber mir war das tatsächlich teilweise ein bisschen zu viel, insbesondere auch so von Conchita, die so irgendwie tat, als wenn wir da jetzt Adele, Céline Dion und weiß ich nicht wen noch auf der Bühne haben. Und es waren dann doch letztendlich sehr übersichtliche Songs. Da können wir ja gleich nochmal irgendwie zu den Songs tatsächlich so kommen. Also mir war es dann so ein bisschen zu viel Mini-Playback-Show. Ja, du warst hervorragend. Wir hatten ja gab ja noch dieses Expertenteam, hast du ja eben schon gesagt. Da war dieser Levent Geiger dabei. Der hat ja irgendwie im vorletzten Jahr dann auch den Song für den Junior ESC ja komponiert. Nikita Thompson, die wir ja in den 5 Folgen dann auch oder in 2, 3 Folgen da gesehen hat, die so ein bisschen so für Tanzen, Performen und so weiter zuständig war. Und dann Tim Kamprad, das ist ein Produzent, Musiker. Und das sind ja halt alles, zumindest Nikita Thompson und Tim Kamprad sind halt ja irgendwie tatsächlich Musikprofis, Tanzprofis. Und die haben bestimmt schon das ein oder andere kritische über die Songs zu sagen und haben jetzt so getan, ja, da gibt's gar nichts und so. Und kann man sich natürlich auch immer überlegen, muss so eine Art Expertenteam oder Jury oder so unbedingt in so eine Sendung noch rein, ne? Also kann man es dann nicht, wenn sowieso in dieser Veranstaltung die Zuschauer eigentlich nur entschieden haben und keine Jury, muss man da unbedingt dann noch irgendwelche Juries da einsetzen, die das dann irgendwie so ein bisschen unterstützen und versuchen auch, das in irgendwie eine Richtung irgendwie halt zu bringen. Und insofern, ich, ich fand eher so die Sendung ein bisschen mau. Also mich hat es eigentlich, ich muss mal sagen, ganz ehrlich, die Laura Karasek hat es für die Verhältnisse eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, das ist ja auch ein ziemliches Brett und ziemliches Glatteis, so eine ESC-Sendung zu moderieren, weil du hast ja immer zig Millionen oder zumindest ein paar hunderttausend ESC-Fans, die es irgendwie alle besser wissen. Und da wurde natürlich auch entsprechend Negatives geschrieben, aber ich fand, sie hat das eigentlich ganz gut gemacht und über die Bühne gebracht und so weiter. Und insofern, sie macht das ja auch nicht zum ersten Mal, hat ja auch schon diverse Formate moderiert. Und insofern, also ich war dann eigentlich auch froh, dass es dann wirklich nicht so lange ging, auch wenn es ein bisschen überzogen war, aber Zur Moderation also, vielleicht noch, da ist mir eine Sache aufgefallen, wo ich dachte, ja, du sagst es ja, fachfremd da reinkommen so, und dann sagte sie mehrfach so, ja, wir suchen hier jemanden, wer kommt ins deutsche Finale vom ESC? Und an der Stelle ist mir irgendwie so aufgefallen, dass was es einfach für ein Riesenproblem ist, da keine Marke zu haben. Also, weil dann drücken es irgendwie Leute halt so aus, weil dann heißt es irgendwie das deutsche Finale und dann kommt da so eine Konstruktion zustande, dass jemand sagt, es ist das deutsche Finale vom ESC, was ja einfach, also das klingt ja im Kopf schon kaputt, aber es liegt einfach daran, wenn du irgendwie sagst, wer schafft's ins Mello-Finale oder wie auch immer. Weißt du, wenn du so ein Ding hast, das feststeht, dann kommen solche komischen Konstruktionen gar nicht zusammen. Dann hast du ein Wort für den Vorentscheid oder einen Ausdruck und der steht und jeder weiß, was gemeint ist. Und eben dieses ständige Umbenennen und so, jetzt heißt es auf einmal das deutsche Finale, das ist mir an der Stelle aufgefallen. Das ist, weil warum nennt es eine Moderatorin das deutsche Finale vom ESC? Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich finde ja den Titel von dieser Wildcard Reihe oder von der Show, ich will zum ESC, das würde ich eigentlich ganz, ganz passabel finden, weil da steckt tatsächlich der enorme Wille, ich will dahin. Also das würde auch tatsächlich mal so ein bisschen mehr deutlich machen, wir sind zwar immer Letzter oder Vorletzter oder auf den letzten Plätzen, aber wir wollen das trotzdem. Wir kämpfen uns da immer weiter durch und irgendwann wird es tatsächlich auch hinhauen. Und wenn wir dann so, ja, das deutsche Finale, also ich musste das jetzt auch 3000 Mal nachgucken, wie heißt das eigentlich? Also das ist das auch ein Riesenproblem, auch schon seit Jahren. Und ich glaube, wenn man da wirklich mal 2-3 Jahre dabei bleiben würde, dann würde sich sowas auch einbrennen, wenn man da wirklich einen griffigen Song hätte, einen griffigen Titel hätte. Ja, einmal vielleicht vorweggenommen, gewonnen hat Florian mit seinem Song Scars und er wird jetzt am 16. Februar, also in der nächsten Woche oder in der kommenden Woche jetzt sozusagen den 9. Platz einnehmen beim deutschen Vorentscheid. Hat man gar nicht so wirklich damit gerechnet, weil ich glaube, alle haben sich letztendlich auf den Luca mit Farben neuer Tage eigentlich eingeschossen. Ja, erstmal das und ich glaube, dass einige auch Bibi gut fanden, also Bibi war auch mein Lieblingslied. Mhm. Mit dem sie ja dann, also sie konnte ja nicht antreten, aber sie wäre so meine Favoritin gewesen, zumindest aus den Studioversionen war das das, was mir am besten gefallen hat. Deswegen wären für mich auch die beiden so die Favoriten gewesen. Und ja, hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber finde ich eigentlich eine ganz gute Entscheidung. Ja, also, ja. Ich fand du nicht? Nee. Wer war dein Favorit? Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, diese Reihe, dass die Wildcard auch den deutschen Vorentscheid wieder locker gewinnt, das sehe ich dieses Mal überhaupt nicht. Und ich glaube, das sehe ich auch bei allen drei nicht, die da jetzt am Donnerstag angetreten sind. Ich fand die Songs tatsächlich auch alle relativ schwach. Ich hätte den Luca ganz gerne gesehen, allerdings mit einem anderen Song. Also ich finde so dieser halbe Sprechgesang am Anfang finde ich sehr schwierig. Es gibt ja einen Part, wo er tatsächlich auch wirklich lange Töne singen kann und da merkt man tatsächlich, was in dieser Stimme steckt. Und da hätte ich tatsächlich ihm lieber einen anderen Song auf den Leib geschneidert. Und die Dramaturgie war, glaube ich, tatsächlich auch so gedacht, dass er das dann gewinnt. Also bei der Anne war es so ein bisschen, ja, die hat dann mal so ihren Traum gelebt. Aber sowohl bei der Anne als auch bei dem Florian muss ich sagen, du hast das letztes Mal schön eingeführt, diesen Begriff. Mir geht's ja selber so, ich spreche ja auch so ein Kartoffelenglisch. Aber ich finde immer trotzdem, Aussprache ist immer sehr, sehr wichtig. Und das habe ich bei der Anne und auch bei dem Florian, finde ich sehr schwierig, die englische Aussprache bei beiden. Das finde ich nicht gut. Bei dem Luca war es ja eben halt dieser Mix aus Deutsch und Italienisch. Wahrscheinlich wäre es sogar besser gewesen, er wäre gleich mit dem Italienisch irgendwie dabei geblieben, als mit dem Deutschen. Aber ich fand alle drei Songs tatsächlich extrem schwach. Und man muss auch, glaube ich, mal tatsächlich sagen, gute Sänger sind ja auch nicht unbedingt gute Songwriter. Und man hat denen, glaube ich, sicherlich Gott sei Dank sehr viel Spiel auch gelassen, was sie denn machen wollten. Aber ich glaube dafür, dass dann auch entweder Ray oder Conchita da auch immer mitgeschrieben haben, muss ich sagen, sind da in meinen Augen, Ohren, wie auch immer, ziemlich schwache Beiträge dabei rausgekommen. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dass der deutsche Vorentscheid dann doch nochmal so zwei, drei Songs auch hat, wo man sagen kann, okay, die haben dann auch so eine gewisse Professionalität. Die sind auch wettbewerbsfähig, aber ich finde, alle drei Songs aus diesem Wildcard-Wettbewerb sind nicht wettbewerbsfähig. Das fand ich schade und es war dann für mich alles in allem leider ein sehr verlorener Abend. Okay, also ich gehe schon bei vielem mit, was du gesagt hast. Ich finde, man muss die Songs aber auch als das betrachten, was sie sind und wie sie entstanden sind. Und du hast es ja gerade schon beschrieben. Ich meine, die haben sich da Talente rausgesucht aus diesem Pool, der ihnen vorgesetzt wurde und haben dann jeweils mit zweien eben das ausgearbeitet. Und die haben sich dann zusammengesetzt mit ihrem Coach und, weiß ich nicht, dann noch irgendeinem Produzenten oder Songwriter und haben dann zusammen was geschrieben und das war dann ihr Song. So, das ist ja jetzt eigentlich eine relativ schnelle Entstehung. Also man setzt sich da zusammen, schreibt einen Song, okay, jetzt haben wir den. Das ist ja jetzt in echt, wollte ich schon sagen, aber so in der ESC-Welt jetzt nicht zwingend immer so. Also wir wissen ja inzwischen, es gibt spezielle ESC-Songwriting-Camps, da werden da mal Leute zusammengesetzt, da mal was, dann hört man sich am Ende des Tages an, was ist rausgekommen, womit könnten wir weiterarbeiten und so. Da ist ja viel mehr an irgendwie Know-how, was da zusammenkommt und man gibt sich da irgendwie auch mehr Mühe, man schmeißt mehr zusammen, wie auch immer und hat dann am Ende vielleicht auch mal gar nichts und das war ja jetzt auch keine Option. Du kannst ja nicht sagen, ja, wir haben versucht, einen Song zu schreiben, aber das hat jetzt da in der kurzen Zeit nicht geklappt, deswegen treten wir da jetzt nicht an oder so. Es musste ja was rauskommen und das merkt man der Sache dann halt auch an. Da ist halt so, das ist so das Bestmögliche, was wir hinbekommen haben. Es sind ja jetzt auch keine peinlichen Lieder oder so, wo man sagt, um Gottes Willen, was habt ihr denn da geschrieben, geht weg oder so. Es ist ja alles solide, es ist ja in Ordnung. Und deswegen, das muss man, glaube ich, auch für sich dann betrachten. Und da weißt du dann auch, warum in anderen Ländern einfach so Mix and Match gemacht wird. Warum da vielleicht auch mal Songs eingekauft werden und dann interpretiert die jemand anders und so. Also das da weiß man ja schon, was dahinter steckt. Und da siehst du halt, was dabei rauskommt, wenn jemand sagt, ach, jetzt schreibe ich mal einen Song von ESC. Okay, ja, hier ist er. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist ja einfach, weißt du, so von der Entstehung her, ich glaube, das muss man bedenken. Und das muss natürlich auch der NDR bedenken, wenn er jetzt glaubt, okay, wir machen eine Wildcard-Show und weiß ich nicht, so wie Sas Conchita hat es immer so ein bisschen übertrieben ausgedrückt, so von wegen, vielleicht gewinnt diese Person ja dann den ganzen ESC. Das ist halt schwierig. Das ist natürlich nicht unmöglich, aber es ist halt in dieser Machart ist es super schwierig. Und ich habe noch eine andere wirklich ziemlich große Kritik daran. Du hast ja deine schon vorgetragen. Ich hätte noch eine, die in eine ganz andere Richtung geht. Das ist der Zeitpunkt. Und zwar ist mir nämlich aufgefallen, dass natürlich, weil Florian hat das Ding dann gewonnen. Achso, da wollte ich gleich auch noch was zu sagen, aber mache ich erstmal den Zeitpunkt und dann ging natürlich die Pressemeldung raus, weiß nicht, und er hat dann auch ein Zitat da drin. Dann sagt er, ja, ich würde mich jetzt hier gut auf das deutsche Finale vorbereiten, den Song gut üben und mir eine schöne Inszenierung überlegen. So, du hast gerade gesagt, am 8.2. war dieses ich will zum ESC-Finale. Am 16.2. ist das große Finale im deutschen Vorentscheid. Das heißt, eine Woche. Und die Proben, die sind ja im Prinzip jetzt am Wochenende, geht das ja schon mit kleinerem Zeug dann los in Berlin. Das heißt, wie soll der denn zeitlich da überhaupt auf einen gescheiten Auftritt kommen? Ich meine, wir wissen ja alle, das wird jetzt nicht so aussehen wie in diesem Club. Der stand ja einfach nur auf einer Clubbühne, hat seinen Song gesungen. Da war jetzt an Inszenierung nicht viel da. Versucht ein bisschen mit Kameraperspektiven zu arbeiten und das war es im Prinzip. Das ist jetzt so ein krasser zeitlicher Nachteil, weil wenn du mit den anderen redest, die im Vorentscheid sind, die sagen, ah, ich habe jetzt hier so seit Monaten bin ich mit Ideen und jetzt es steht schon alles so weit und so. Und er wird jetzt da so reingeschmissen und muss sich jetzt da so ganz kurzfristig irgendwie eine Inszenierung überlegen. Natürlich, ich meine, er kriegt da Hilfe, ist ja alles okay, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja einfach, das ist so ein krasser zeitlicher Nachteil. Und ich finde, den musst du eigentlich nicht haben, weil du kannst diese ganzen Sachen ja deutlich vorverlegen. Wir wissen inzwischen, diese ganzen Casting-Sachen und so, das ist ja alles schon im Herbst abgedreht worden. Das heißt, also natürlich musst du danach, haben die noch die Songs geschrieben und so weiter, aber das war ja alles weit vorproduziert. Das heißt, du kannst einfach diese Show viel früher machen. Im Prinzip musst du diese Show viel früher machen, diese Finalshow, ich will zum ESC. Ja, unbedingt. Die kannst du in Dezember schieben oder so. Und dann weiß man im Dezember den ersten und da kommen im Januar die anderen dazu. Und die anderen, die dann veröffentlicht werden, die wissen natürlich auch schon länger, dass sie im deutschen Vorentscheid sind. Und dann starten erstmal alle ungefähr von einer ähnlichen Position. Und dann kommt auch noch dazu, du nutzt irgendwie aus, im Dezember ist noch nicht so viel, da hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das ist jetzt natürlich wieder eine kleinere Bubble-Geschichte, aber es ist natürlich trotzdem nett, wenn du es halt nicht in einer Sanremo-Nacht irgendwie da deine Finalshow machst. Und das wäre wirklich noch so ein großer Kritikpunkt von mir, weil das ist ja jetzt wirklich fies. Also zu sagen, du hast jetzt ein paar Tage Zeit und dann muss diese Inszenierung dafür die Fernsehshow auch stehen übrigens. Das ist unnötig. Also natürlich ist dann immer, wie sind die Abläufe im NDR, wo kann man was reinpacken oder so. Aber also ich finde es super unnötig und super unfair auch einfach. Kurz noch zu den Songs wollte ich sagen. Achso, oder zuerst antworten. Sag. Zu den Songs oder zu den Auftritten. Ich fand auch, dass Luca natürlich stimmlich der Beste war. Aber das Lied war mir auch zu viel genau darauf aus. Also so dieses, jetzt zeig mal, was du kannst, diese langen Töne und so. Weil es gibt einfach so Lieder, denen merkst du an, die sind gar nicht so unbedingt Lied, weil sie was ausdrücken wollen, sondern sie wollen einfach nur zeigen, wie gut der Sänger oder die Sängerin ist. Das ist so kam mir das ein bisschen rüber. So, jetzt zeig mal, wie geil deine Stimme ist. Und das hat er ja auch gemacht. Ich meine, der war mit Abstand der beste Sänger an diesem Abend, ne? Der hat einfach gut gesungen. Aber ich kann dann auch bei Florian, kann ich das verstehen, weil einfach da war, für mich war da mehr Gefühl drin. Ob das jetzt alles so gepasst hat, der allerstärkste Song ist es vielleicht auch nicht, aber so, man hat trotzdem dieses Gefühl von ihm gespürt. Ich glaube, deswegen hat er das gewonnen. Und deswegen ist für mich auch okay, dass er das gewonnen hat, weil so dieses, ich bin kein großer Fan von Songs, die einfach nur die Aussage haben, guck mal, was ich kann. Also ich fand die alle drei super sympathisch und so, sowieso diese ganzen Talente und so, die da mitgemacht haben, das war schon cool. Also das war schon irgendwie so, als Haufen wirken die irgendwie total super. Aber das noch meine Meinung zu den Songs. Aber jetzt, ich wollte dich nicht abwürgen zu der anderen Sache. Ja, also Verschwörungstheoretiker könnten jetzt natürlich wieder sagen, oh, das hat der NDR extra so gemacht, damit jetzt die Wildcard-Veranstaltung oder derjenige, der da gewinnt, ja, nicht den Vorentscheid gewinnt. Deswegen machen wir da jetzt mal so einen Wettbewerbsnachteil oder so. Nee, warum sollte das so sein? Nee, ist ja auch Quatsch. Also das ist halt, also ich finde auch, wahrscheinlich hätte man diese Live-Show vielleicht sogar zeitlich so setzen müssen mit der Bekanntgabe der anderen acht Finalisten für den deutschen Vorentscheid und dann hätte man einen Tag später oder so wäre dann diese Live-Show gewesen und dann wäre der Vorlauf jetzt auch tatsächlich irgendwie noch ein bisschen anders gewesen. Da gebe ich dir recht, das ist schon richtig so. Ja, aber es war, also für mich hat es sich so gelesen, man hat schon so eine Dramaturgie angestellt und den Luca extra so an die letzte Stelle und manchmal funktioniert sowas ja eben auch nicht, weil vielleicht war es sogar auch ein bisschen, dass der Florian auch mehr Sympathisanten mobilisieren konnte, dass die Leute anriefen. Und beim Luca haben alle gedacht, ach, der gewinnt ja sowieso. Und das ist vielleicht schiefgegangen. Weil irgendwie, es haben ja auch, glaube ich, in der Spitze auch nur 690.000 oder so sich das angeschaut. Gut, die Einschaltquote von der Mediathek, die kommt ja immer erst ein paar Tage später. Da kann vielleicht noch mal ein bisschen was dazukommen. Aber ich sag mal so, diese Sendung ist ja jetzt auch erstmal nur vor Fachpublikum eigentlich übertragen worden. Also ich glaube, dass viele, die sich sonst nicht für den ESC interessieren, dass die wirklich eingeschaltet haben. Oder die haben am nächsten Tag irgendwie irgendwo das vielleicht gelesen. Oh, da war ja irgendwas. Also insofern Es ist diese Idee mit der Wildcard eigentlich grundsätzlich finde ich es ganz gut. Die Reihe fand ich auch eigentlich ganz gut, aber es wurden so ein bisschen Versprechungen gemacht, die sie am Ende eigentlich gar nicht so einhalten konnten. Und da wäre sozusagen in der Vorankündigung ein bisschen mehr Understatement vielleicht ein bisschen besser gewesen. Das ist dann halt, aber es ist natürlich auch immer Glückssache, ob man da wirklich jemanden auch dann dazwischen hat, der es dann wirklich auch so reißt, dass man denkt, ja, wow, irgendwie der ist jetzt auf Augenhöhe mit den anderen 8 Teilnehmern vom deutschen Vorentscheid und ja, und das sehe ich jetzt irgendwie halt auch nicht so. Und ich glaube aber irgendwie, ich hörte das so von 1-2 Leuten, die sogar live irgendwie wohl vor Ort waren, dass es wohl von der Stimmung her da live vor Ort, glaube ich, auch ganz gut war. Und die Akustik soll sogar da noch ein bisschen besser gewesen sein als nachher vorm Fernseher. Das kennen wir ja auch irgendwie des Öfteren mal, dass das da irgendwie, und dann ist der Funke vielleicht auch beim Fernsehzuschauer nicht so ganz übergesprungen. Also so ging es mir jetzt eigentlich so dabei. Und Ich fand's leider ein bisschen fad und ich hoffe, dass der Vorentscheid dann am Freitag tatsächlich ein bisschen spannender wird und auch dann besser wird. Ich habe mich jetzt auch mal so bei so einem jetzt auch mal so durch diese Line-Up vom Vorentscheid mal so reingehört. Hast du einen Favoriten für nächsten Freitag? Ja, und ich glaube, das haben wir ja schon so ein bisschen erörtert und da bin ich nicht von abgerückt tatsächlich. Ich bin immer noch bei Rick. Mhm. Dadurch, dass er mir auch im Interview erzählt hat, dass er ohne Klavier dieses Mal auftritt, also dass er nicht so versteckt hinter einem Klavier sitzen wird und so, glaube ich, dass das richtig gut werden kann. Mhm, das war übrigens das, was ich gemacht habe. Ich habe einiges an Interviews geführt. Kann man bei bleistiftrocker.de alle finden. Auch gerne bei YouTube. Das ist so bei YouTube. Mein YouTube-Kanal krebst so ein bisschen vor sich hin. Deswegen das ist es so schade. Aber da sind auch ganz coole Interviews drauf. Also das Rick ist da online. Marie Reim auch, mit der habe ich auch gesprochen. Und mit Boudin Monet auch. Und ja, ich bin immer noch bei Rick als Favoriten und es würde mich super freuen, wenn der das irgendwie schafft. Und vielleicht da nochmal kurz zum Thema, wir hatten ihn das letzte Mal Rück ausgesprochen, weil er, glaube ich, auch als er davor im Vorentscheid dabei war, so ausgesprochen wurde. Und ich habe ihn mal gefragt und er hat selber gesagt, ja, früher hat er irgendwie Rück gesagt, weil das ist halt auch die skandinavische Aussprache und so. Jetzt sagt er wieder Rick und er meint, aber es ist ihm eigentlich egal. Das ist immer so der Albtraum aller Audiomenschen, ne? Wenn du irgendwen fragst, wie wird das ausgesprochen, dann sagt so, ja, ist egal, kannst mal, wie du willst. Dann machst du es immer falsch, aber er hat gesagt, er sagt jetzt Rick, deswegen, gehen wir jetzt auch auf Rick, würde ich sagen. Ja, dann nennen wir ihn natürlich auch so. Aber ich finde ihn natürlich sehr sympathisch irgendwie meistens, also ich will ja auch nicht Sascha genannt werden, sondern irgendwie Sascha aber finde ich immer geil, wenn Leute, ist mir eigentlich egal. So. Mich macht das immer super unsicher. Aber wir nennen ihn dann natürlich Rick. Ja, ich bin tatsächlich zu Boudin umgewechselt. Also du hattest mir ja auch mal diesen Live-Auftritt, da war sie im niederländischen Fernsehen, also sozusagen Heimspiel, eingeladen und hat dann auch diesen Song mal vorgetragen. Ich habe ja letztes Mal so, ja, ich sehe irgendwie die Mello-Kamerafahrten und so weiter und aber trotzdem, obwohl inhaltlich ist es ja nicht ein positives Lied, aber es ist so, es macht mir Freude. Ich habe es tatsächlich auch schon des Öfteren mal so dreimal hintereinander gehört. Also ist irgendwie ganz schön, hebt irgendwie meine Stimmung. Und würde mich natürlich auch freuen. Aber ich glaube, Rick ist, wenn man auch so, es gibt ja auch über den deutschen Vorentscheid ja auch irgendwie Eurovision-Odds. Da ist er, glaube ich, sehr weit vorne. Dann kommt, wer war denn da als Zweites? Ich bin gerade am Überlegen. Aber da war Boudin, war dann irgendwie auf dem dritten Platz. Mal gucken, ob das dann irgendwie so kommt. Aber wie gesagt, da gibt es, also mit Rick könnte ich tatsächlich auch sehr gut leben. Ich finde es ein bisschen zu verkopft, aber muss man jetzt erstmal abwarten, was da auf der Bühne überhaupt passiert. Da werden wir uns ja dann nächste Woche dann drüber unterhalten. Da sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Mhm. Ja. Also was Boudin mir noch gesagt hatte, ich habe ja auch den Live-Auftritt, beziehungsweise ich habe ihn dir ja geschickt, deswegen habe ich ihn natürlich auch gesehen. Ich fand den ja auch super. Und sie hat mir aber gesagt, es wird ein Unterschied wie Tag und Nacht zu dem, was sie beim deutschen Vorentscheid auf die Bühne stellt. Cool. Bin ich mal gespannt. Also das kannst du jetzt noch nicht wissen, weil das Interview noch nicht online ist, aber das kann ich hier schon mal vorab sagen, das hatte sie mir so gesagt. Und ja, deswegen mal sehen. Also ich habe eigentlich auch gedacht, so, das, guck mal, das sieht ja eigentlich einfach schon gut aus. Viel mehr braucht das irgendwie gar nicht. So Background-Sänger, also sichtbare Background-Sänger, habe ich ja immer ein Fan von gewesen beim ESC auch. Und sie, die das stimmlich auch komplett trägt und so. Das war eigentlich in diesem reduzierten Setup, hat es mir schon sehr gut gefallen. Ich hoffe, es wird nicht zerstört durch irgendeine Überinszenierung. Ja, ja. Mhm. Ja, also den Song mag ich auch super gerne. Also das ist ja, du sagst traurig, es ist ja so ein Mix. Es ist ja eigentlich so, es ist ja schon so dieses Erhebende nach der Trauer. So ja, ein ja, genau. Es ist ja, ist ja schon so ein bisschen aufbauend dann. Ich finde, das kommt ja beides in dem Song irgendwie gut raus dann. Also der gefällt mir auch gut. Also damit könnte ich auch super gut leben. Und sie ist auch sehr, sehr nett und sehr süß, weil also sie hatte versucht, mit mir dann Deutsch zu reden, halt auch für ein Video, damit man da die Antworten dann auch auf Deutsch hat. Und ist ja eigentlich Niederländerin, aber hat ihr Bestes gegeben, mir alles auf Deutsch zu beantworten. Das war total süß und so. Also, ja, total nett. Ach, das freut mich immer, wenn da irgendwie nette Leute im Vorentscheid sind, weil es auch das kennt man anders. Ja, es gibt ja diese auch von Eurovision.de, wo sie dann sozusagen wie so ein Bewerbungsgespräch, da habe ich sie auch gesehen. Und das ist ja immer so, irgendwie, man selber denkt ja, oh, ich spreche so furchtbar die Sprache, aber ich finde, man kann sie passabel verstehen, ist irgendwie toll. Also ich könnte das auf Niederländisch nicht. Also insofern irgendwie spricht sie das schon sehr gut, aber vielleicht ist sie noch ein bisschen unsicher. Das war ja, kann ich mich erinnern, bei Ilse de Lange ja in den Anfangsjahren ja auch so ein bisschen, die kann ja mittlerweile auch sehr viel besser Deutsch und auch sehr viel sicherer. Und insofern, nee, das ist schon alles schön. Aber ja, ich bin auch mal gespannt. Manchmal kann man ja noch einen Auftritt verbessern, verschlechtern. Da hoffe ich natürlich, dass es sich das sogar noch irgendwie obendrauf kommt. Gucken wir mal, ob das, wie das dann so ausschaut. Ja, der Eurovision Song Contest, das deutsche Finale, wird dann also am Freitag, den 16. Februar ab 22.05 Uhr auf eurovision.de im Ersten, auf One oder in der ARD Mediathek übertragen und moderiert, wird das Ganze natürlich wieder von Barbara Schöneberger und ja, da würde ich sagen, wir haben einen Termin, ne? Da gucken wir uns das mal an. Dann haben wir jetzt noch einen Nachtrag. Wir gehen in die Ukraine. Da hat bereits schon letzten Samstag am 3.2. das Finale vom Witbier stattgefunden. Ja, wir wollten das tatsächlich auch schon in die letzte Folge irgendwie packen. Aber es hat kleine technische Probleme bei der Abstimmungs-App gegeben. Und insofern kommen wir da heute erst dazu, weil es jetzt dann auch den Siegertitel sozusagen gab. Ja, die ganze Show wurde moderiert von Julia Sanina. Die kennen wir ja vom ESC 2023. Die hat ja dort mit dem britischen Team zusammen dort den ESC moderiert. Comedian Vasil Bayak war dabei, der Moderator Timur Mirochichenko. Und der hat ja auch schon bereits Vorentscheide moderiert und ich glaube auch schon den ESC mal kommentiert, moderiert, also sind alle so dabei. Dann sind in dieser Jury die üblichen Verdächtigen, Jamala, Andrei Daniko, der ja bekannt ist als Verka Serduchka und Seri Tanchinets, diese schwierigen Sprachen. Und ja, und das Event wurde auch wieder aufgrund des Krieges wieder ganz tief unter der Erde in einer U-Bahn-Station in Kiew ausgetragen. Und ja, war auch teilweise sehr stimmungsvoll. Am Anfang standen auch alle im Publikum mal auf und haben eine Schweigeminute für die Opfer der russischen Angriffe eingelegt und haben sozusagen nach den Opfern des Krieges gedacht. Und der ganze Krieg, dieser Furchtbare, der geht ja auch nach wie vor weiter. Aber die Ukrainer lassen sich es nicht nehmen, dann beim ESC trotzdem daran teilzunehmen. Ja, das war eine sehr chaotische Vorentscheidung, aber man erwartet auch aus der Ukraine eigentlich nichts anderes. Also es gab, ja, also sie sind nicht handgreiflich geworden, aber eigentlich fast, ne? Das Schöne war, das wurde in Englisch übersetzt. Also es gab einen englischen Kommentar und insofern konnte man dem Ganzen auch ein bisschen besser folgen, als wenn man sozusagen da Leute in einer fremden Sprache nur reden hört und ja, man versteht sozusagen nur den Ablauf und die Musik. Wie hat dir denn der Vorentscheid gefallen? Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, er ist erstens schon eine Woche her und zweitens war das ja auch ein super Samstag, an dem wir ganz viele verschiedene Sachen geguckt haben. Mhm. Das heißt, ich habe mich nicht ausschließlich auf diesen Vorentscheid konzentriert. Es war so ein Hin- und Her-Geschalte. Deswegen Entschuldigung dafür, dass ich jetzt keine komplette Sendungskritik da raushauen kann. Insgesamt erstmal, und das muss man immer wieder betonen, geil, dass sie trotz ihrer beschissenen Lage mitmachen, dass sie trotzdem ihr Land repräsentieren beim ESC, dass sie trotzdem einen Vorentscheid auf die Beine stellen. Ich meine, sie könnten ja auch einfach sagen, hier, wir wählen irgendwen aus, wir müssen da jetzt nicht noch eine Fernsehshow draus machen. Das alles schon mal sowieso geil. Dann hatten sie auch so eine Wildcard-Nummer, sie hatten eine Longlist von 20 Leuten für dieses Finale. 10 davon haben sie ins Finale gewählt, selber sozusagen, und aus den anderen 10 konnte dann nochmal per Voting jemand dazukommen. Und das wurde gemacht, bevor die 10 Finalisten bekannt gegeben waren, wurden die anderen Songs veröffentlicht, was ja auch schon mal cool ist, und da wurde dann jemand draus gewählt. Also das ist erstmal zeitlich, finde ich, eine schönere Abfolge als in Deutschland, auch wenn es ein bisschen anders gelagert ist alles, aber ja, das fand ich erstmal noch nett, so von wegen dann aus denen, die wir rausgewählt haben, könnt ihr noch einen dazu wählen. Ja, dann hatten wir 11 Kandidaten und ich fand es qualitativ ehrlich gesagt nicht so geil wie im Jahr davor. Im Jahr davor waren es ein bisschen weniger, aber so, es hatte so seine Längen und nicht nur echte Längen, weil es zwischen den Liedern manchmal gerne gedauert hat, bis es weiterging. Es war nicht so eine knackige Show. Aber auch so inhaltlich waren da Sachen dabei, wo ich dachte, habt ihr das jetzt echt in so ein Finale gewählt? So, also da war ich jetzt nicht mehr ganz so euphorisch wie die Jahre davor, weil wir ja wirklich viel Qualität in ihren Vorentscheiden hatten. Aber ich glaube, man kann mit dem, was so oben vertreten war, dann trotzdem ganz gut leben. Und du hast die Jury schon so ein bisschen angesprochen. Die war natürlich, da haben wir uns auch ja auf WhatsApp drüber unterhalten, das war dann diese andere Art von Jury im Vergleich zu denen, die wir eben bei Deutschland beschrieben haben. Weil diese drei einfach wirklich, egal wer da wie aufgetreten ist, eigentlich immer gesagt haben, so geil war es jetzt nicht und das und da könntest du noch und das war jetzt nicht und so. Also die haben wirklich, die haben eigentlich teilweise echt draufgehauen. Wo man sich dann auch fragt, warum sitzen die da und kritisieren das, was der Sender ausgewählt hat? So. Und kritisieren irgendwelche Leute, die am Ende beim ESC wahrscheinlich ziemlich weit vorne landen und die machen die vorher noch mal schön runter. Also, ich habe ja auch gesagt, wahrscheinlich ist nicht die App abgestürzt, sondern die müssen der Sieger aus der App muss wahrscheinlich erstmal noch mit Jamala irgendwie in den Infight gehen, um sich dann das ESC-Ticket zu verdienen. Also Jamala hat es ja auch geschafft, Leute, die auf der Bühne einfach aufgetreten sind und so aussahen wie sie, zu sagen, ja, so toll war das jetzt nicht. das war schlimm. Also ich finde, das zeigt aber auch, wenn ich dann so übergreifend drüber nachdenke, dass es so Jurys einfach nicht braucht. Also zumindest für mich nicht. Wahrscheinlich der Sender denkt sich, boah, wir haben hier jetzt noch große Namen, die unsere Show veredeln, aber dann lasst Jamala und Werka irgendwie lieber als Musik-Act auftreten. Aber weil, auch wie wir jetzt drüber reden, eigentlich kann man es ja nicht richtig machen. Weil es ist ja beschissen, wenn die bei Auftritten einfach nur alles schönreden und sagen, oh, du kannst den ESC gewinnen, das war ja mega, das war ja Wahnsinn. Und du denkst, ja, es war halt solide, ne? Aber Leute, wo du weißt, so, okay, die gewinnen gleich wahrscheinlich den ganzen Vorentscheid, die sagen, ja, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen. Das ist ja beides irgendwie doof. Also es gibt ja, eigentlich gibt es ja keinen Weg, das richtig zu machen. Und deswegen lass es bitte einfach weg. Und es zieht auch so eine Show immer nur unnötig in die Länge. Hat es auch in dem Fall, hat ja sowieso lang gedauert, hat sich dann später mit dem Voting-Problem noch alles länger gezogen. Aber ich finde, da hätte man Zeit sparen können und da hätte man auch so ein bisschen ja Awkwardness sparen können. Ja, das ging ja tatsächlich so weit, das ging ja um diese Skylar, Time is Running Out. Ja, von der Physiognomie her sah sie tatsächlich auch, war so die jüngere Jamala. Und der Song war so ähnlich und die hat dann wirklich auch gesagt, also wurde ja dann diese Abstimmung wurde ja auf um einen Tag dann verschoben und die hat ja dann von einem auf den anderen Tag ja gesagt, ja, eigentlich will ich auch gar nicht mehr antreten. Also habe ich jetzt eigentlich auch keine Lust mehr. Da haben sie dann vom Sender zwar gesagt, ja, das geht nach dem Reglement nicht mehr. Sie musste sich da wohl, da gab es ja dann nochmal so eine kleine separate Sendung, wo sie dann auch nochmal alle zusammensaßen und so. Es gab dann diesen Schnelldurchlauf und so weiter, dann wurde nochmal abgestimmt und da musste sie sich dann auch nochmal wieder da hinsetzen sozusagen. Und das ist natürlich auch für so einen Künstler, also du hast schon recht, also ich sehe das auch nicht, sowohl positiv wie negativ, was da so eine Jury soll. Wir haben es in Deutschland ja auch schon mal teilweise gehabt, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Und ich muss auch sagen, also, aber soweit wie ich das immer verfolge, ist das wohl auch jedes Jahr so. Also Jamala sitzt ja jedes Mal in dieser Jury und die letzten Jahre konnte man es eben halt auch nicht verstehen, weil es nicht übersetzt wurde. Dieses Jahr kriegte man das so ein bisschen mit. Also übersetzt hat sie wohl auch zu der gesagt, irgendwie ja, du bist boring, ne? Also das ist halt, ja, ich finde, ja, sowas geht auch nicht. Also die wird sich da sicherlich auch monatelang irgendwie Gedanken gemacht habe, wie will ich da auftreten und so. Und im Grunde diskreditiert Jamala ja ihren eigenen Siegersong, weil da könntest du ja auch sagen, das ist langweilig. Das hat zwar auch einen tieferen Sinn, dieses Lied gehabt irgendwie, und aber es war dann auch irgendwie, wo man so denkt, ja, wer ist denn eigentlich Jamala? Wer kennt die denn außerhalb des ESC-Universums? Ne? Also muss sie sich da ja auch nicht so ganz so wichtig nehmen. Also das. Wenn sie über ESC-Songs meckern will, soll sie sich einen Podcast machen. Ja, genau. Genau. kann ich ihr sehr empfehlen, aber vielleicht in so einer Show selbst alle runtermachen, die das Land gerade schicken will, ist ja, jetzt nicht das Allergeilste. Ja, ja. Also ich muss dir allerdings ein bisschen widersprechen. Also ich fand die Songs tatsächlich durchweg eigentlich fabelhaft. Da waren sicherlich so ein paar Sachen dabei. Da waren ja diese Drevo, auch so eine Hardrock-Nummer irgendwie. Das ist ja immer nicht so was für mich, das weißt du ja auch irgendwie. Was ich nicht so ganz verstanden habe, da gab es diese Zifferblatt, die haben auch so einen ähnliche Rocknummer, die sind sogar nachher Zweiter geworden. Habe ich nie so ganz verstanden, aber da waren wirklich ganz viele, also Melowin, den kennen wir ja noch vom ESC 2018, hat da irgendwie einen ganz tollen, auch diese Wildcard von dieser Anka Palala. Das sind natürlich auch immer so Sachen, da muss man auch ein bisschen eine gewisse Affinität, also ich bin ja auch mal auf dem Goa-Konzert gewesen, fand ich großartig, und wenn einem das nicht so liegt irgendwie, also da gibt es andere Länder, die mir da eben musikalisch auch nicht so liegen, wo andere Leute sagen, oh, das ist also das Nonplusultra, muss ich jedes Jahr sehen und so weiter, wo ich dann auch manchmal so dann achselzuckend dann sage, ja gut, okay, also dafür, also man muss sich ja immer mal so vor Augen halten, was ist da wirklich, in welcher Situation befinden die sich da gerade, also wo ich auch so gedacht habe, wie kommen diese Leute da überhaupt da erstmal heil hin und heil wieder zurück zu dieser Veranstaltung, die da im Publikum saßen. Und aber die nehmen das auf sich und gucken sich das an, und also das ist schon wirklich, wirklich schon ganz, ganz groß. Aber ich fand tatsächlich, so der Höhepunkt war dann tatsächlich, gewonnen haben Aljona und Jerry Heal, die auch ja letztes Jahr schon mal angetreten ist. Auch 2020 hat sie es schon mal versucht, und die Rapperin Aljona Savrenko, die sich Aljona nennt. Und ganz tollen Song auch zum Vortrag gebracht haben und jetzt eben halt auch auf die ESC-Bühne kommen. Es geht, ja, also man schreibt hier um das weibliche Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten, und das machen sie am Beispiel der Mutter Teresa und der Jungfrau Maria. Ein ganz fabelhafter Song, und ich muss sagen, so far ist es im Moment meine Nummer eins. Es ist ein ganz... Also auch wenn man des Ukrainischen nicht mächtig ist, es ist in meinen Ohren sehr, sehr emotional. Es hat aber vor allen Dingen eine Melodie, die man zumindest sehr gut mitsummen kann. Und ich finde, dass die Ukraine da eine ganz fantastische Auswahl getroffen haben, und ich freue mich da sehr, das in Malmö auf der Bühne dann auch erleben zu dürfen. Ja, meine Nummer eins ist es nicht, aber es ist schon eins der besseren, klar. War für mich auch eigentlich der klare Sieger. Also ich glaube, so Melowin hätte man auch nehmen können. Das war jetzt nicht der allergeilste Song, aber so das stellte trotzdem schon was dar, fand ich. Aljona und Jerry Hale, die sind halt toll. Die sind ja einzeln schon cool. Und dann zu zweit, das irgendwie so als Team, das musste eigentlich gut werden. Ich habe mit dem Song so ein bisschen Probleme, und das ist witzig, weil ich jetzt auf die Kritik zurückkomme, die Jury ja auch hatte, wenn ich das richtig verstanden habe. Die habe ich nämlich auch. Also so dieses, diese religiösen Symbole zu nehmen für das, was sie eigentlich ausdrücken wollen, das finde ich nicht so ganz glücklich. Also so, da, oder was heißt nicht glücklich, das bräuchte ich nicht. Also da habe ich so wenig Bezug dazu. Also das stößt mich eher so ein bisschen ab inhaltlich. Und das ist schade, weil eigentlich das, was sie mir sagen wollen und das, was sie darstellen und so, das ist alles super. Aber ich bräuchte diese aufgeladene religiöse Symbolik da drin nicht. Und ich glaube, die hätten auch anders einen guten Song irgendwie zusammenkriegen können. Deswegen ist das ist so ein bisschen was ich jetzt sagte, der Song ist bei mir nicht auf der Eins. Das ist mein Hauptkritikpunkt daran. Ja, aber ich finde es einfach sehr, sehr schön und sehr stimmungsvoll. Aber wie gesagt, wir haben irgendwie 10, 11 Songs sind jetzt gerade bekannt von den 37. Also da kann natürlich noch sehr viel passieren. Aber ich glaube, dass die Ukraine wahrscheinlich schon wieder relativ weit vorne mitspielen wird. Also das, da bin ich mir schon sicher. Also ist sehr schön. Also nach einer Line-Up, wo ich schon so 5, 6 Songs irgendwie, wo ich so denke, ja, die waren irgendwie sehr schön in diesem Vorentscheid, ist dann auch tatsächlich, Melowin fand ich auch nicht so stark, aber wenn sie den hätten weiterkommen lassen, wäre es auch total in Ordnung gewesen, weil er ist natürlich auch ein hervorragender Performer und den sehen wir vielleicht auch in den nächsten Jahren nochmal irgendwann auf der ESC-Bühne. Aber wenn man so zwischendurch auch mal so reinhört, was der auch so für Musik sonst so rausbringt. Also das ist nicht nur so ein One-Hit-Wonder, sondern der bringt wirklich ziemlich gute Sachen auch auf den Markt und das lässt sich auch immer wieder sehr gut anhören. Ja, und das, gut, und dann ist das eben halt so ein bisschen, wieder ausgewetzt worden. Eigentlich wollten wir schon relativ zeitig dann auch über diesen Vorentscheid sprechen, aber wir wollten das eher noch ein bisschen abbinden, indem wir da eben halt jetzt diesen Song dann auch dann nochmal besprechen wollten, der das Ganze dann irgendwie halt gewonnen hat. Ja, und dann gibt es so ein paar Neuerungen sozusagen, wer für welches Land irgendwie halt antritt. In Israel hat es sozusagen eine halbe Entscheidung schon mal gegeben. Israel sucht ja seinen Künstler, seine Künstlerin über das israelische Format von The Next Star. Hakhof Haba heißt das und die haben jetzt, ich glaube, das waren 20 Shows oder so. Ich habe es mir tatsächlich nicht angehört, sondern ich habe es tatsächlich nur nachgelesen. Und man hat sich jetzt für die 20-jährige Eden Golan entschieden, die jetzt Teilnehmerin Israels beim Eurovision Song Contest 2024 ist. Sie ist 2003 in der Nähe von Tel Aviv geboren, wuchs allerdings in Russland auf. Sie trat auch bereits schon bei dem russischen Voice Kids 2018 an und war auch 2015 im Vorentscheid für den dortigen Junior ESC und sie bringt jetzt ungefähr seit 2022 eigene Songs heraus. Sie hat auch schon, in dem Finale von Hakhof Haba zwei Songs gecovert, einmal von Whitney Houston, I Have Nothing und von Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Und aber der ESC-Song von ihr, der wohl auch in Teilen auf Hebräisch gesungen werden soll, der wird wohl dann auch erst später dann auch erscheinen. Ich habe mir mal so ein paar Sachen von ihr angehört. Es gibt irgendwie einen aktuellen Song, ich glaube Dopamin oder so heißt der, glaube ich, den kann ich euch ja auch nochmal in die Shownotes irgendwie halt reinsetzen. Das ist hörenswert und ich habe so ein paar Live-Sachen von ihr gehört. Ich glaube, da ist eine gute Grundlage geschaffen, da muss man jetzt eigentlich nur noch einen guten Song finden und ich glaube, dann funktioniert das auch auf der ESC-Bühne. Und da freuen wir uns mal drauf. Hast du irgendwas über sie gelesen? Nö, ich habe nur gehört, dass sie das gewonnen hat. Und wenn man dann liest, okay, sie hat das mit Coversongs irgendwie gewonnen, dann weiß ich, ich warte auf den späteren Song. Und dann kann ich mir immer noch ein Urteil bilden, weil da ist ja noch nicht so viel Grundlage, dass man sagt, oh, das wird gut oder oh, das wird nix. Ja, ich glaube so, der Elefant, der da halt immer noch im Raum steht, ist, ob sie dann überhaupt teilnimmt am Ende. Und wir können das und werden das jetzt auch nicht politisch aufarbeiten, alles, was es da rundherum gibt. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem erwähnen, dass das vielleicht auch noch in der Schwebe ist. Also von der EBU hört man dazu natürlich nichts, aber es gibt immer wieder Aufrufe, auch aus anderen Ländern, andere Künstler, Künstlerinnen, die halt irgendwie sagen, wenn Israel mitmacht, will ich aber nicht und so. Wie gesagt, wir machen da jetzt keine Bewertung rein, aber das, was ich ganz am Anfang mal schon darüber gesagt hatte, es würde immer noch stehen, ob man ihr grundsätzlichen Gefallen damit tun würde, wenn man sie jetzt in der Situation dahin schickt. Weil ich glaube nicht, dass eine israelische Delegation da irgendwie also Spaß an einem ESC haben könnte im Moment. Wie gesagt, das jetzt mal alles irgendwie, alle Bewertungen mal zur Seite geschoben. Da sind wir auch nicht Experten genug. Das glaube ich, arbeiten andere viel besser auf als wir. Aber einfach diese Schwebe muss man, glaube ich, trotzdem noch erwähnen, dass wir jetzt noch nicht sagen können, ob das wirklich endgültig ist, dass sie teilnimmt und ob das auch, ob das für sie so toll wäre, weil was willst du eine 20-Jährige da auf die Bühne stellen und was alles drumherum passiert oder so, was da, ja, das, ich meine, erinnerst du dich an die beiden russischen Schwestern bei 2014 in Kopenhagen, die dann die ganze Zeit ausgepfiffen wurden, wo man sich auch dachte, naja gut, die bringen da halt ihren Song irgendwie zur Aufführung. Ob man das jetzt gut findet, dass Russland in dem Moment teilnimmt oder nicht, ist das aber für die dann auch scheiße. Und die sahen dann auch ein bisschen verunsichert aus da auf ihrer Trickwippe. Deswegen, das ist, glaube ich, diese Unsicherheit kommt da ja auch noch dazu. Aber klar, warten wir mal, ob da irgendwie ein Song kommt und was dann alles noch passiert. Weil die EBU hat ja, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, bisher nicht wirklich eine Haltung dazu. Ich fürchte aber, sie wird die irgendwann haben müssen. Und ja, schauen wir dann mal. Ja, also das kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie groß der Druck tatsächlich so wird. Also ich nehme das so wahr, dass verstärkt eben halt auch skandinavische Länder darauf drängen, dass Israel da nicht dran teilnehmen soll. Die Sache ist, finde ich, ein bisschen anders gelagert, als man es jetzt irgendwie zum Beispiel mit bei Russland und Belarus irgendwie behandelt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich könnte mir fast vorstellen, nee, ich glaube, die Israelis, die ziehen das durch, weil die wollen ja diese Bühne haben. Und ich glaube, die kommen ja sowieso mit verstärktem Sicherheitspersonal dann vor Ort an. Also die sind, glaube ich, auch was das angeht, sehr, sehr geschützt. Und insofern muss man gucken. Aber die Reaktion in der Halle könnte natürlich noch sehr herausfordernd sein. Und noch was viel Platteres ist mir nur in dem Zusammenhang noch so eingefallen, ist irgendwie, ich kann das irgendwie tatsächlich nicht mehr so hören in so Castingshows, wenn irgendeiner Whitney Houston da irgendwie noch so nachsingt. Ne? Das ist so ein bisschen, also sie hat eine super Stimme und dann kann sie das auch, aber so Whitney Houston ist immer so, oh nee, ey, könnt ihr nicht mal irgendwas anderes irgendwie dann singen? Aber das ist natürlich dann immer so diese Songs, die die dann so zeigen wollen, guck mal, ich kann singen, ne? Das ist halt dann irgendwie auch so, naja, mal schauen. Also das wird sicherlich auch an der Front, an dieser politischen Front wird das sicherlich auch noch spannend bleiben. Dann eigentlich auch nur eine kurze Notiz, weil wir beide uns eigentlich, glaube ich, da nicht drüber gebeugt haben. Dons wird für Lettland antreten. Das ist ein ganz bekannter lettischer Künstler. Er hat es auch schon mal zweimal bereits versucht, beim nationalen Vorentscheid, also 2010 und 2014, dran teilzunehmen. Und endlich hat es für ihn geklappt. Er wird den Song Hollow singen. Geht jetzt kurz gesagt darum, nicht immer nur der Masse zu folgen, sondern auch sich selbst treu zu bleiben. Das sind ja immer so diese typischen Lines, die es da irgendwie halt so gibt. Und ist ein sehr stimmungsvoller Song. Ich habe mir den gestern einmal angehört. Also nichts Besonderes, aber ich glaube, der Mann, der kann auch, glaube ich, ganz gut singen. Und da ist man, glaube ich, jetzt erstmal gespannt, was es wie das auf der Bühne rüberkommt. Ne? Ja, also Lettland ist immer so ein Vorentscheid, der mich dann ärgert, wenn der an einem Tag stattfindet oder vor allem, wenn das Finale an einem Tag stattfindet, an dem so viel anderes ist, dass ich es dann irgendwie skippen muss, weil ich es eigentlich gerne sehen würde. Und das ist so, wo ich immer denke, vielleicht kann man so die Saison doch noch ein bisschen auseinanderziehen und dann hätte man so einen Abend, an dem man sich Lettland angucken kann. Deswegen ist es so schade, dass wir jetzt nichts über diese Show sagen können und einfach uns nur im Nachgang den Sieger angehört haben. Aber na gut, das ist jetzt leider die Ausgangsposition. Zum Sieger und zum Siegersong, die Komposition finde ich Wahnsinn. Ich finde das so ein gutes Lied eigentlich, so vom Aufbau, von der Dramaturgie. Das ist ja eigentlich genauso mein Drama-Ballade-Ding. Irgendwas im Gesang, in der Darbietung, in der Stimmfarbe, ich habe es noch nicht ganz raus. Ich habe den jetzt mehrfach gehört. Irgendwas ist nicht so ganz passend für mich. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht singt er den ein bisschen zu kraftvoll, wo der doch eher so ein bisschen zerbrechlich ist, dieser Song. Ich weiß es nicht, was da dran noch das ist, was sagt er, dass der Funke nicht zu 100% bei mir überspringt. Kann ein Funke nur zu 50% überspringen? Ich überlege gerade. Egal. Ist was hängen geblieben. Ihr wisst, einfach, was ich meine. Ja, es ist trotzdem was hängen geblieben. Ja, genau. Ist vielleicht reicht ja auch ein halber Funke, dass ich in Flammen stehe. Ja. Der kann ja auch eine hören Explosion Sie mir sonntags auslösen. Morgens zu. Genau, hören Sie mir sonntags morgens zu, wie ich komische Metaphern öffne. Jedenfalls, der Song an sich, den finde ich richtig geil. Also, das ist, der gibt mir schon sehr viel. Das ist nur in diesem, wenn wir wieder von Mix und Match ausgehen, hätte ich gesagt, vielleicht probiert mal jemand anders diesen Song. Vielleicht kann irgendwer anders den nochmal interpretieren und dann habe ich ihn so, wie er mir zu 100% gefällt. Vielleicht ist es aber auch vielleicht, wenn ich mir den noch ein paar Mal anhöre und irgendwie mit dieser Stimme und dieser Art warm werde, dann kann das, glaube ich, einer meiner Favoriten sein. Doch, doch. Und da sehe ich dann auf der großen ESC-Bühne Blitz und Donner und dann, kommt Lettland, hoffe ich, mal wieder weiter. Also ich habe mir morgen vorgenommen, wenn ich in die Firma reinfahre, dann werde ich, glaube ich, mir mal die ESC-Playlist einmal durchhören. Das kriege ich, glaube ich, ganz gut hin. Noch irgendwie sind ja nur so 10, 11 Songs. Ich glaube, von Sarah Bonici, den gibt es irgendwie noch nicht auf Spotify, aber wenigstens so die jetzt bekannt sind. Und und dann werde ich vielleicht auch noch mal so ein paar Mal reinhören. Und ich habe es jetzt, wie gesagt, auch nur einmal gehört. Und bei mir ist da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben. Aber spätestens beim Songcheck werden wir ja darüber ausgiebig ja auch dann noch mal darüber sprechen. Ja, das war zu. Geil, läufst du da mit so einem imaginären Goldkleid in die Firma? Ja, genau. So mit genau. Armen ausgebreitet, ey Leute. Und so denkst du hinter dir Pyro und. Ja, so in, guten Morgen. In Gedanken ja, mache ich ausladende Bewegungen und so weiter. Aber wenn ich dann da in der Bahn sitze, irgendwie lasse ich mir natürlich nichts anmerken. Man merkt das vielleicht manchmal so, dass ich den Fuß wippe oder so. Aber das ist es dann auch schon. Nee, das ist immer, weil da ist man wirklich total ungestört und kann dann wirklich mal so die Musik lauschen, das ist dann immer doch ein bisschen was anderes, als wenn man zu Hause ist und dann bimmelt nochmal irgendwie WhatsApp und dann guckt man da nochmal drauf und dann ist man schon wieder abgelenkt. Entschuldigung. Und so weiter. Nee, es sind ja auch noch andere. Also insofern, das ist dann immer, ich fahre immer so von Tür zu Tür eine Stunde und da kann man dann schön solche Playlists dann mal so abarbeiten und mal abhören und so und dann merkt man schon so, weil der eine oder andere Song ist dann doch mal ein Grower und man fängt dann doch eher mal an, für etwas zu kämpfen, wo man am Anfang erst gesagt, ja, kann ich nicht viel mit anfangen. Das ist dann schon irgendwie, das ist schon irgendwie ganz schön. Ja, aber jetzt kommen wir irgendwie, ja, ich glaube, ich kann mit Fug und Recht ja sagen, jetzt fangen wir mal an mit einem Fiebertraum, der da gestern Abend irgendwie stattgefunden hat. Das finnische Uuden-Musikin Kilpailo, das UMK, hat stattgefunden in einer großen Halle, in der Nokia-Halle in Tampere. Und wegen des großen Erfolgs von Carrier im letzten Jahr, der ja Platz 2 belegt hat, noch vor Loreen, ist natürlich das Interesse am Vorentscheid am ESC in Finnland natürlich besonders groß und das haben sie jetzt dann auch in eine riesige Halle transferiert. Und ich muss mal gerade, acht oder neun Songs sind da, standen zur Auswahl. Nee, sieben stehen hier. Sieben. Fast. Und ich würde mal sagen, Sonja, feuerfrei, weil du hast da ja total drauf gebrannt auf diesen Vorentscheid. Erzähl mal, wie waren deine Eindrücke? Werf mir das nicht so vor. Ich werde einfach gerne gut unterhalten. Man wurde einfach super unterhalten. Es ist so, es war wirklich, wie du sagst, es war halt ein Fiebertraum. Es war halt einfach, ja, andere machen irgendwie so brave Vorentscheide und da ist dann mal eine Band dabei, die so ein bisschen auf die Kacke haut. Bei denen hat einfach der ganze Vorentscheid auf die Kacke gehauen. Das war total cool. Also allein schon, dass du ein Intro machst mit zwei Liedern, die im Jahr davor nicht gewonnen haben, zum Teil letzter geworden sind, also so ein Medley aus Zweien. Und das irgendwie schon abgefeiert wird, das sagt dir ja auch schon viel. Stellt euch das mal random jetzt in Deutschland vor. Deutschland macht jetzt ein Intro mit von letztem Jahr dem letzten. Warum? Ja, würde keiner abfeiern. In der Halle wurde durchgefeiert. Es war richtig, richtig geil. Die hatten alle von Anfang an Bock da drauf. Und dann, also diese Inszenierung, es waren sieben völlig verschiedene, auf ihre Art total überdrehte Inszenierung. die, aber also die waren alle komplett ausgearbeitet. So. Das war nicht so, dass man sagt, ja, da müssen wir jetzt noch für Malmö noch mal gucken. Ich meine, natürlich musst du immer irgendwelche Sachen anpassen, aber das war so, da wurden fertige Shows dahin genagelt, wo du sagst, hätte man alles irgendwie auf seine Art schicken können. Luxemburg-Index sehr hoch. Ja, also allein schon, dass es irgendwie mit, es ging mit Trickfrisuren los. Was passiert, ja? Und also, das ist, die hatten sich alle irgendwie was ausgedacht. Und ja, ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich weiß, du irgendwie nicht, hatte ich so den Eindruck. Oder du hast mir das so vorgespielt, dass es dich irgendwie nicht so gekickt hat. Aber ich hatte einfach 2 Stunden da mega Spaß dran. Ja, ich hab so den Eindruck gehabt, ja, man möchte irgendwie in verschiedener Form den Erfolg von Carrie nochmal wiederholen. Das hat man auf ganz unterschiedliche Weise gemacht. Also was ich, man muss ja auch mal was Positives sagen, was ich irgendwie ganz schön fand, da waren einige Songs dabei, die dann auch eigentlich fast komplett oder überwiegend dann auch auf Finnisch gesungen wurden. Das mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Natürlich ist Finnland auch irgendwo, ich glaube, die sind auch einfach so, wie dieser Vorentscheid gestern war. Also das ist irgendwie halt so. Aber ich muss jetzt mal tatsächlich sagen, also es hat ja gewonnen der Windows 95 Man, also oder 95 Man mit No Rules. Und ich muss ehrlich sagen, also für so einen Mist bin ich, glaube ich, wirklich langsam zu alt. Also ich habe es heute Morgen dann nochmal, weil ich so dachte, ja, vielleicht ist es ja irgendwie, weil alle möglichen Leute schreiben jetzt auch so in den sozialen Medien, ja super und das haben wir verdient und so weiter. Ja, mag alles sein, aber ich finde es eigentlich ähnlich geschmacklos wie letztes Jahr in Kroatien mit Mama Sti. Das ist einfach, es hat nichts Positives, hat nichts Lustiges eigentlich. Ich weiß, da kann man auch dazu stehen, wie man will. Also andere Leute finden das irgendwie witzig. Ich muss ja noch dazu sagen und ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich bin mal auf die nächsten Tage oder Wochen gespannt, ob Windows 95 Man überhaupt da auftreten darf, weil Produktwerbung ist eigentlich verboten beim ESC. Also das könnte noch ein Problem werden. Also Herr Siegel musste auch mal den Facebook-Song umbenennen. Und das könnte auch noch ein Problem werden. Ich bin mal gespannt. Also muss ja der finnische Sender, wenn die schlau waren, müssen sie es natürlich vorher mal schon mal gecheckt haben. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, dass das überhaupt so funktionieren kann, weil wenn man sich den Auftritt mal so anguckt, er hat da auch ein T-Shirt und eine Mütze und eine Schirmmütze irgendwie halt auf und so weiter. Also man sieht ganz eindeutig, man könnte denken, also Microsoft hätte das irgendwie halt gesponsert, auch wenn es Windows 95, also es hat, glaube ich, so mittlerweile, ja, vielleicht irgendwie irgendwo die Deutsche Bahn hat sowas vielleicht noch als Betriebssystem irgendwo laufen, aber ansonsten hat das ja natürlich auch keiner mehr. Versteht man natürlich auch so dieses melancholische und wir blicken auf die Zeit zurück und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, jetzt muss man jetzt nicht so das Haar in der Suppe, mich spricht das irgendwie überhaupt nicht an. Und also der Unterhaltungswert, ja, ist sicherlich irgendwie da, aber mir hat da leider so ein bisschen die Substanz da irgendwie auch so gefehlt. Boah, ich muss es jetzt habe ich es dir richtig kaputt gemacht, ne? Nein, gar nicht. Nein, ich finde, das sind ja tatsächlich zwei zulässige Ansichten. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich glaube, dass das am Ende gewinnt. Und das war ja auch ziemlich bemerkenswert in der Abstimmung, weil es war ja wieder eine Mischung aus Jury und Publikum. Und dieses Durcheinander bei diesen Vorentscheiden, in dem Fall waren es 25% haben die Jurys gezählt und 75% das Publikum. Und die Jurys hatten Sarah Sipola vorne, die ja auch so eine der Favoritinnen war. Das war auch ein mega Auftritt. Also ja, das fand ich auch super. Hätte ich auch super mitleben können. Und da war der Windows 95 Man auf dem letzten Platz bei den Jurys. Also das war halt alles noch eng zusammen und wie gesagt, hat ja nur 25% ausgemacht, aber er war halt einfach Letzter. Und ja, und es hat halt das Televoting aber so gecrashed, dass er ihn da halt einfach gewonnen hat. Und das würde ich schon mal sagen, weil auch der englische Kommentator dann so meinte, ja, hier Schweden, wir kommen zu euch, dann holen wir bei euch den Sieg und so. Ich glaube, diese Abstimmung hat euch schon mal einen Hinweis darauf gegeben, wie es wieder laufen könnte. Und zwar, dass die Jurys vielleicht mal wieder sagen so, Kann ja sein, dass das auch im Televoting gut ankommt, aber ein Jury-Song ist es nicht. Und ich glaube, den Hinweis hat Finnland schon bekommen, ob sie den jetzt schon checken wollten oder nicht an so einem Abend. Das ist aber, glaube ich, dann doch, das ist einfach sehr offensichtlich. Zu der Figur an sich, ich war ja auch in dieser Online-Pressenummer, also da wurde jetzt nicht viel angeboten, man konnte aber die Pressekonferenzen verfolgen. Und da wurde er das nachmittags auch gefragt, so von wegen, ja, glaubst du, dass es irgendwie Probleme geben kann mit diesem Namen und so? Und da hat er halt nur darauf geantwortet, von wegen, ja, das kann große Probleme geben, aber es ist egal, weil no rules. Ja, so. Genau. Also, ja, also zieht das dann wahrscheinlich irgendwie durch und ja, ich meine, dieser Facebook-Song, der wurde dann auch irgendwie umgeändert und wer Social weiß, was er dann so, machen, ne, würde. Dann, ich, genau, da. Genau, Social Network-Song. Mhm. Und ich weiß ja nicht, auf welche Art er das dann irgendwie so verklausulieren würde. Ist natürlich die Frage, Windows 95 ist so alt, das ist ja schon fast ein Geschichtssong, das kannst du ja schon wieder als Historie irgendwie nehmen. Es ist aber, wenn du sagst, du träumst vom ESC, ich glaube, wenn Bill Gates vom ESC träumt, sieht das exakt so ja, aus. Ja, das stimmt. Wie unser 95-Mann hier. Zwei Sachen noch bei dem Auftritt. Ich habe mich ja beim letzten Mal auch beschwert an manchen Stellen, dass es eben Songs gibt, die einfach nicht diesen Wow-Moment auf der Bühne haben, wo du sagst, das bleibt mir hängen, das war bildlich so krass oder das ist so einprägsam. Und den hat er natürlich. Ich meine, wenn er da anfängt, selbst Feuer zu sprühen, das ist ja mehr Wow-Moment und das kann man wieder überdreht finden oder nicht, aber das bleibt ja total hängen. Also wenn der da mit dem Feuer rumhüpft, also das ist... Macht es mal im deutschen Vorentscheid, da stehen irgendwie gleich 5 Leute vom TÜV Rheinland und sagen hier im Moment mal so nicht. Ja, also bin auch mal gespannt, ob er das auf der ESC-Bühne dann auch so machen kann, aber das wäre ja einfach so einprägsam, dass du sagst, okay, das ist einfach auch komplett durchdacht gewesen dann. Und wollte ich noch irgendwas, was natürlich fies war und ich weiß nicht, wie es dir da ging, ob du das später noch geschaut hast, als dann so die berühmte Greenroom-Zeit war. Als da dann alle gezeigt wurden und Punktevergabe und so, als hast du gesehen, wen er da noch bei sich auf der Couch sitzen hatte? Nee, weiß ich. Okay, dann Triggerwarnung Windows 95. Er hatte die Büroklammer. Als Maskottchen. Ja, ja, ja. Mhm. Diese, möchten Sie einen Brief schreiben, Büroklammer, die, glaube ich, jeder, der irgendwie mindestens so alt ist wie wir, kennt und hasst, die hat er da auch noch mit sitzen. Und ich glaube, jeder ist da irgendwie zusammengezuckt und hat gedacht, oh, das Scheißding, das braucht's jetzt auch noch. War auf der Bühne, glaube ich, nirgends, ne? Also könnte ja immer noch einbauen, aber im Green Room saß dann einfach irgendwie so ein armer Mensch als diese Büroklammer verkleidet. Das ist, würde ich sagen, dieses Ding schon gut durchgezogen, diese Marke, die er da, warum auch immer, repräsentiert. Und ja, aber Finnland braucht sich wieder nicht wundern, wenn sie am Ende von den Jurys nicht so viel kriegen, wie sie gerne hätten. Das war absehbar und dann müsst ihr halt auch, dann hättet ihr es vielleicht auch im eigenen Voting umstellen müssen. Jury-Voting übrigens geil, also dann einfach so hier Joker out und dann haben wir hier noch Großbritannien, dann haben wir auch noch den Teilnehmer dieses Jahr und hier Twatchy und dann natürlich aus Luxemburg gibt es irgendwie einen Vortrag auf Finnisch, weil die können ja alle Sprachen und so. Das war, mein RTL. Das war cool. Ja, du kannst auch Finnisch, du hast ja, es nur noch genau. Nicht gezeigt. Wir müssen alle Finnisch bei RTL können. Einstellungsvoraussetzung. Ja, also die Abfolge auf der Bühne, ich fand die ein bisschen hilflos. Also ich fand es nicht, also auch ja, diese wo er dann diese Benzel da links und rechts hatte, die dann Funken sprühten und so weiter. Ja, das war alles so ein bisschen irgendwie. Und es sollte am Anfang, er hatte ja so eine fleischfarbene Unterhose an, es sollte, dann wurde das dann auch so teilweise von den Künstlern so bedeckt, damit man erst dachte, oh, hat er da unten rum nichts an und so. Also es war dann schon irgendwie alles immer sehr, sehr doll auf Effekthascherei und das hatte für mich nicht so eine gewisse Leichtigkeit, sondern so auffallen um jeden Preis. Aber man muss sagen, also es ist tatsächlich gestern, das sieht man auch sehr, sehr selten, dass jemand nach dem Jury-Voting ganz unten ist und dann kommen die Televotes und der wird dann so mal eben kurz an die Nummer 1 katapultiert und geht da auch nicht mehr weg, weil meistens ist dann so, der hat dann eben halt auch überschaubare Punkte aus dem Televoting und dann rutscht der langsam wieder nach unten und ist dann letztendlich dann doch irgendwie vorletzter, letzter oder im mittleren der Windows 95-Mann ist jetzt einfach mal da oben backen geblieben. Also muss man schon sagen, Hut ab, muss ja einige Leute wirklich sehr überzeugt haben. Aber das ist eben halt auch ESC, es muss einem auch nicht alles gefallen. Also ich habe da jetzt vor ein paar Tagen gerade wieder so drüber nachgedacht, wenn man so eine Teilnehmerliste von, so wie jetzt, 37 Ländern hat, also mir gefallen da meistens eh nur 6, 7 Songs wirklich richtig gut und die anderen nicht so, aber der Nächste, den man dann fragt, dem gefallen plötzlich 7 oder 8 ganz andere Songs, die ich überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm habe, und deswegen ist das auch jetzt kein richtig oder falsch. Vielleicht geht das in Malmö durch die Decke, ich weiß es nicht, aber mich lässt es irgendwie sehr fragend zurück und denke so, bin ich schon zu alt, dass ich das jetzt nicht mehr witzig finde. Hör mal, du bist genau die Zielgruppe, du hast auch noch mit Windows 95 gearbeitet, ja, das die jungen Leute wissen das alles gar nicht. Allerdings, aber irgendwie, weiß ich nicht, das... Du kennst diese Büroklammer noch persönlich. Ja, es gibt ja auch bei Facebook, ne, wer kennt sie noch, und dann steht da, ist da so Inge Meisel abgebildet oder irgendwie, oder wer hat noch da, neulich habe ich so eine Kinderkasse irgendwie gesehen und ich hatte genau die gleiche als Kind, also habe ich so gedacht, ja super, so das ist mein Leben in den 70ern und 80er Jahren, also das ist so irgendwie... Du meinst, der Windows 95 Man ist so diese Boomer-Gruppe auf Facebook. So wahrscheinlich, dieses, ja. Wir Kinder der 80er wissen alle noch, was genau. Das ist. Wir können alle noch draußen spielen. Genau. Werden wir wohl 1000 finden, die das noch kennen? Und dann haben 85.000. Also, jetzt hast du es mir schlecht geredet. Weißt du, die ganze Auftritt, alles egal. Jetzt hast du es mir schlecht geredet. Weißt du, so, diese Nervenmenschen auf Facebook. Früher war es besser. Naja, aber wie gesagt, wir gucken mal, vielleicht wird ja die Performance nochmal irgendwie ganz anders, vielleicht heißt er dann auch Mac-Man oder so, keine Ahnung, kann man ja auch mal gucken. Meinst du, der wird rübergekauft? Oder iOS-Man oder so, mal gucken, das ist dann irgendwie, aber ich bin, wie gesagt, ich bin mal gespannt mit dem Markennamen, ob das so durchgeht, vielleicht findet auch die Reference Group, wie du schon sagst, irgendwie, ja, und das ist ja eher geschichtlich, und dass sie das darauf dann irgendwie halt abstellen, aber also bei Facebook haben sie ja damals auch irgendwie so ein Riesentheater gemacht bei dem Song von Dieter Bohlen, hätte ich beinahe gesagt, irgendwie von Ralf Siegel. Also naja, also gucken wir mal. Nein, aber ja, was sagen wir? Luxemburg-Index? Was würdest du da sagen? Oh, der war hoch. Ich fand, der war schon so, wir haben ihn immer noch nicht definiert, ne? Also ich habe zwei mögliche Definitionsarten für Luxemburg-Index. Einmal, dass wir den auf 100 setzen, dann würde ich sagen, war Finnland aber schon, also war schon nah an der 100. Da würde ich sagen, da waren wir schon bei der 90 oder so. Das Zweite, was wir mal zwischendurch, glaube ich, intern kurz hatten, ich habe auch überlegt, ob man den Luxemburg-Index einfach vermenschlichen könnte. Also ich glaube, das war beim Ich will zum ESC-Finale, habe ich gesagt, der Luxemburg-Index ist gerade weinend zur Tür raus. Also ob man das vielleicht machen könnte. Und dann würde ich sagen, dann hätte der Luxemburg-Index gestern Abend bei mir, ich würde sagen, er hätte interessiert vom Fernsehen gesessen, er hätte mir die Chips weggefressen und er hätte später am Abend nach harten Drogen gefragt. Mhm. Ja, oder noch, ja, noch so, was Härteres, so, ne? Damit man das irgendwie vergisst oder so, ja. Die scharfen Chips. Ja, genau. Ja. So, das ist, ihr könnt ja mal sagen, welcher ist der bessere Luxemburg-Index? Ja. Es ist eigentlich beides total wild. Also wir sollten vielleicht auch wieder damit aufhören, keine Ahnung. Aber das sind die zwei Definitionsmöglichkeiten. Eine menschliche Note macht schon Sinn, weil dann kann man das wirklich, dann kann man das mehr fühlen, als wenn dann nur so, als wenn man jetzt Zahlen so 9,8 oder so, keine Ahnung, auf der nach oben offenen Richterskala oder so, auf der nach oben offenen ESC Greenroom-Skala oder so, das ist dann. Ja. Da muss ich mir aber viele mögliche Verhaltensweisen überlegen. Dann würde ich sagen, ich überlege jetzt gerade mal hier live on air, wenn wir jetzt den Übergang machen zu dem Thema, was wir als nächstes haben, würde ich sagen, als ich mit dem Luxemburg-Index an Remo gucken wollte, hat er mir gesagt, hier, ich habe einen besseren Vorschlag, wir gucken einfach ein Spiel von Darmstadt 98 in der Bundesliga auf 0,2 Geschwindigkeit, das ist spannender. Ach, spielen die noch so spät? On Demand spielen die alle so spät. Okay. Also da hat er sich ein bisschen gelangweilt. Das war ihm alles nicht knackig genug. Ja, genau. Jetzt kommst du. Und dein Luxemburg-Index. Vielleicht hast du ja einen anderen Luxemburg-Index bei dir auf der Couch. Ja, das sowieso. Sanremo, ich habe es mir bei Sanremo dieses Jahr tatsächlich ein bisschen leichter gemacht. Ich halte das nicht aus von Dienstag an irgendwie. Das geht ja immer bis spät abends. Also der erste Abend, da waren ja alle 30 Teilnehmer angetreten. Da ging das wahrscheinlich so lange wie jetzt auch gestern am Samstag oder den Sonntagmorgen hinein. Dann gab es ja zwei Abende, wo nur 15 und die jeweils anderen 15, die nicht auftraten, haben dann immer einen der Künstler angesagt. Also das fand ich eigentlich dann auch noch ganz nett, ist wahrscheinlich aber auch schon seit Jahren so. Ich bin da jetzt auch, da bin ich tatsächlich immer nur so am Rande im Thema drin. Und und ich habe dann, glaube ich, Donnerstagabend ging es ja nicht, weil dann war ja dieses Wildcard-Ding. Also da wollte ich das dann jetzt irgendwie nicht beides parallel irgendwie halt gucken. Da habe ich dann das tatsächlich bis kurz vor 10 geguckt. Freitag habe ich dann mal pausiert. Das ist ja eigentlich traditionell dieser Coverabend, wo sie dann mit anderen Veteranen von früheren Sanremo-Veranstaltungen irgendwie antreten. Und ich habe mir dann aber, nachdem ich habe ein bisschen auch in Schweden reingeguckt, dann natürlich vorhin eben gerade besprochen, das UMK. Und das habe ich mir dann irgendwie halt angeguckt und dann lief so ein bisschen nebenbei Sanremo. Und das Gute ist ja daran, dadurch, dass ich jetzt so ein paar Abende immer nur so angeteasert mal geguckt habe, ist ja immer die Reihenfolge jeden Abend anders. Und so habe ich dann fast jeden Mal so gehört oder ich habe es dann ein bisschen vervollständigt, dass ich bei Spotify dann so eine Playlist hatte mit Sanremo-Titeln. Und das hat mir im Übrigen eigentlich ganz gut gefallen. Also es waren auch alte Bekannte irgendwie dabei, Diodato, Mammut, Il Voglio, die magst du ja besonders gerne. Richie Epoveri, eigentlich auch Helden meiner Kindheit, die waren ja mal in Deutschland auch mal ganz groß. Da ist ja leider mittlerweile einer von denen ja auch, ich glaube 2021 dann gestorben. Emma Marone, die kennen wir ja noch von 2014, die hat aber allerdings nicht die Sanremo damals gewonnen, sondern ist intern von der Reihe bestimmt worden für die Teilnahme. Und also da war wirklich schon ziemlich gutes Material irgendwie dabei. Also erstmal ist es ist ja immer die Sanremo Festival, das gibt es ja schon länger, als es den Eurovision Song Contest gibt, war ja mal so das Vorbild für den ESC. So wollen wir das international machen. Und sie haben immer eine fantastische Bühne, es ist immer mit Orchester begleitet, das ist natürlich auch immer, deswegen, ich glaube, das macht den einen oder anderen Song, der vielleicht dann auch im Wettbewerb ein bisschen schwächer ist, macht das Ganze dann nochmal natürlich ein bisschen, peppt das nochmal ganze bisschen auf, aber insgesamt muss ich sagen, einfach stimmlich waren es sehr gute Teilnehmer dabei, also und man merkt eben halt auch diese lange Tradition dieses Festivals. So etwas kannst du natürlich nicht so, keine Ahnung, wir machen jetzt das Bottrop-Festival und meinen dann jetzt irgendwie, wir müssten das jetzt irgendwie halt auch mal machen. Da wird man sicherlich nicht diese Qualität hinbekommen und das ist eben halt über diese weit über 70 Jahren irgendwie ist das halt auch entstanden. Das ist wahrscheinlich so in Italien auch so das Ding, ähnlich wie eine Fußball-Weltmeisterschaft oder so. Also das ist schon irgendwie ganz, ganz groß. Aber ich habe jetzt schon zu lange geredet. Welchen Eindruck hattest du denn dieses Jahr vom Sanremo Festival, was du so gehört hast? Ich habe nichts beigetragen, weil ich habe nichts gehört. Also ich habe es einfach nicht geguckt. Es war gerade einfach nur eine schlechte Überleitung, die ich hatte. Ich habe nichts geguckt davon. Also ich hatte an den Abenden jetzt auch nicht wirklich Zeit. Ich habe gearbeitet unter der Woche und hatte jetzt auch nicht so richtig das Interesse, mir das so lange und so viel reinzuschrauben. Ich habe wirklich gemerkt, da bin ich wahrscheinlich dann doch noch näher an der Generation TikTok, zu sagen, ey, das ist mir einfach viel zu langatmig. Und wie gesagt, dadurch, dass das so historisch gewachsen ist und so viel auf sich selbst auch referenziert, musste da einfach, glaube ich, auch mehr drin sein, um da richtig geil mitzukommen. Und das bin ich einfach nicht, immer noch nicht. Auch wenn Leute immer sagen, ja, das guckt man sich an, dann kommt man da irgendwie rein, ist es für mich einfach noch nicht, war jetzt auch nicht dieses Jahr, um das ein bisschen voranzutreiben. Deswegen habe ich da nichts von gesehen. Ich meine, wir haben dann so diesen normalen Samstagabend, an dem andere Vorentscheide sind, mit denen man sich ein bisschen beschäftigt. Da hatte ich auch noch was zu tun. Das heißt, ich konnte wach bleiben, bis es da die Entscheidung gab. Ich habe ehrlich gesagt eingeschaltet, als sie dann bei den Top 5 waren. Ja, genau. Ich gewartet, wer das Ding gewinnt. Und mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Ja, also sie waren relativ pünktlich fertig. Also in den Programmtafeln stand irgendwie, Sanremo ist um 1:45 Uhr fertig. Das stimmte so halb, weil wirklich punktgenau um 1.44 Uhr waren sie dann auch mit allen 30 Songs auch durch. Aber es, ja, dann wurde erstmal so vorgelesen, die Top 30 sozusagen. Und dann am Schluss gab es dann so eine Top 5, wie du eben schon sagtest. Und über die wurde dann noch einmal abgestimmt. Und also da ist dann jetzt hat dann gewonnen, ich auch so seit 10 Jahren wohl zum ersten Mal auch eine Frau mal wieder, Angelina Mango mit dem Song La Noi. Es ist noch nicht, während wir das jetzt hier aufnehmen, noch nicht so ganz sicher, ob sie auch beim Eurovision Song Contest teilnimmt, obwohl das eigentlich so in den letzten 2-3 Jahren, glaube ich, immer so eine Voraussetzung war. ESC Kompakt schreibt, das wäre irgendwie halt naheliegend, weil sie hat die gleiche Managerin wie Måneskin und dass die vielleicht dann sozusagen auch darauf drängt, sie soll da unbedingt auch nach Malmö gehen. Aber wir werden das jetzt mal gucken. Also entweder soll es wohl jetzt heute Mittag, während wir hier aufnehmen, eine Pressekonferenz geben oder es entscheidet sich auch einfach in den nächsten Tagen. Das werden wir mal schauen. Aber der Song ist auf jeden Fall auch eines ESC würdig mindestens. Und ich fand ja noch in den Top 5 war noch die Annalisa, die sich, glaube ich, die sah ein bisschen enttäuscht aus. Die hat sich, glaube ich, auch ausgemalt, dass sie das Ding wohl irgendwie auch gewinnt. Aber es gibt halt, wie gesagt, ich hatte ja eben schon mal so ein paar davon aufgezählt, also von Diodato, von Mammut. Von Annalisa habe ich mir tatsächlich jetzt schon in meine Dauerplaylist die Songs da auch schon abgespeichert und die werde ich sicherlich in der nächsten Zeit auch des Öfteren nochmal hören. Ich habe allerdings auch den Eindruck, dass sie es doch tatsächlich in den letzten Jahren etwas mehr gerafft haben. Ich glaube, dass es früher ging das, glaube ich, noch länger als bis 3 Uhr. Das war, glaube ich, sogar, das ging so lange irgendwie. Und ich glaube, da haben sie sich mittlerweile so ein bisschen selber begrenzt und das finde ich tatsächlich auch irgendwie ganz schön, wenn das doch irgendwann mal doch ein Ende nimmt, sage ich mal. Aber andererseits für die Fans, das ist ja ähnlich wie beim ESC. ESC könnte ich mir auch 6 Stunden vorstellen, nur das ist halt für den normalen Zuschauer gar nicht leistbar. Und insofern sagt man dann irgendwie, okay, dann machen wir es nur 4 Stunden. Und ja, aber wie gesagt, wir sind mal gespannt. Also die Entscheidung steht da noch aus. Wenn ihr das hört, werdet ihr sagen, oh, wieso, das ist doch der und der oder die. Aber wir wissen es jetzt halt im Moment noch nicht, während wir das hier sagen. Und insofern, ja, schauen wir mal, was wird. Ja, das war zum Sanremo. Und ich würde sagen, wir sind eigentlich auch schon wieder erstmal rum mit dem Review auf die letzten Vorentscheide, die wir jetzt an diesem Wochenende gesehen haben. In der nächsten Folge werden wir uns dann auch schwerpunktmäßig dann auch mit dem deutschen Vorentscheid, dann auch mit dem Ergebnis auseinandersetzen, mit dem Sieger, mit der Siegerin und wie das Ganze dann auch so verlaufen ist. Dann gucken wir mal, ob das ja in unserem Sinne irgendwie abgelaufen ist, ne? Schauen wir mal. Ja, mal sehen. Ich wollte noch eins nachtragen, und zwar, weil ich das, vorhin habe ich den Namen nicht genannt, das würde ich gerne noch machen. Der Hinweis mit den Jurys, dass da nicht immer Musikpros drin sitzen, sondern auch mal irgendwie Fans oder so, kam von Lukas. Ah, vielen Dank dafür. Genau. Ja, Lukas ist immer sehr aufmerksam, aber finde ich gut, dass man da auch so eine kleine Schattenredaktion hat, die immer mal so sagt, irgendwie, wenn wir mal Blödsinn erzählen. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir den Sack zu. In der nächsten Woche sind wir ja auch schon gleich wieder da. Das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt gern auf unserer Website unter diesem Post dieser Folge oder schreibt uns eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de. Dann sprechen wir in der nächsten Woche ausgiebig über den deutschen Vorentscheid. Ich sag dir, Sonja, erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal und euch da draußen natürlich auch. Bleibt uns treu und ja, ich würde mal sagen, favet alles, was wir so machen und abonniert uns vielleicht in den gängigen Streamingdiensten bei YouTube und so weiter. Das hilft uns für die Sichtbarkeit unseres Podcasts, damit wir noch größer werden. Und einflussreicher. Also macht's gut, ne? Tschüss. Tschüss.